Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da und das zum 300. Mal, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben die Weltraumaffen genau da gestartet, um in der Pandemie die 300. Episode zu feiern. Das war alles geplant. Ja, danke nochmal an Bill Gates und George Soros dafür, dass sie das ermöglicht haben. Oh, und Barack Merkel, ja. Barack Merkel, oh je. Merkel, also M-E-H-R-K-I-L-L, Merkel. Weißt du? Das haben die Eltern damals schon geplant. Ja. Oh, ja. So, jetzt ein paar nostalgische Gefühle, bitte, möchte ich hören. Wisst ihr noch, damals, Januar 2016? Das war's, ja, 2016. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe zu der Zeit sehr viel getrunken. Also ich wollte eigentlich nur... Daran erinnere ich mich. Ich wollte eigentlich einfach nur meine Videospiele spielen und in Ruhe gelassen werden, aber nein, jetzt bin ich hier. 300. Folge, wow, okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ich war mal auf der Suche nach einem vernünftigen deutschen Podcast und irgendwann habe ich euch gefunden und jetzt bin ich auch dabei. Jetzt also, keine übertriebene Lobhudelei hier, ja. Ja, aber wir können schon stolz sein, dass wir uns seit 300 Folgen jedes Mal wieder aufraffen sonntags. Und ja, ich glaube, wir sind ja auch 6 Jahre fast. Nee, ist ja mit Sonderstream. Ach so, Sonderstream. Ja, alle Live-Sendungen sind in den 300 mitgezählt. Und wie gesagt, wir machen das seit Januar 2016, wenn ich mich nicht irre. Also jetzt etwas über 4 Jahre. Boah, da, vor vier Jahren, da war ich 4 Jahre jünger. Das ist krass. Muss ich ehrlich sagen. Es ist wieder auch so eine Sache, die wir gemeinsam haben, wisst ihr? Das ist ein Zufall, sage ich euch. Oh Mann. OPEX, hör auf, mit dem Niveau Limbo zu spielen, bitte. Okay, Papa Able. Warte, ich sag was Kluges. Weltraumaffentum ist metapolitisches 4D-Schach für eine liberale Massenbewegung. Da hast du's. Wie du in den Wald gehst, so geht er auch in dich rein, also weißt Bescheid. Ja. Wald liegt in uns und über uns und unter uns. Wald requires no consent. Nicht verwechseln mit Walt Disney. Born to be Wald, wisst ihr Bescheid, ja. So. Ja, kommen wir schon gleich wieder zu einem Buch, Alter. The Believing Brain, From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies, How We Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths. Also das Buch hat mir sehr, sehr gefallen. Das ist von Michael Shermer. Und der geht da halt ziemlich gut drauf ein, wie halt der Verstand arbeitet, also dass die Menschen immer nach Mustern suchen und auch immer einen Geist in was erkennen. Also du siehst ein Muster im Wald, im Gebüsch und dann überlegst du dir, ob das halt ein Tiger ist oder nicht. Und er nennt es Patternicity und Agencicity. Und das Buch ist halt unter der Prämisse geschrieben, Know the Mind and You Know Humanity. Und echter Skeptizismus ist scheinbar schon mal versucht worden und der Typ, der war echt gut dabei. Also der tut das so einige Mythen und Ideen halt ein bisschen so rational dran rumkratzen und es hat mir sehr gut gefallen. Gerade auch mit dem Buch Social Leap, das wir letzte Woche hatten, ist das sehr interessant gewesen. Also alle Daumen hoch. Ja, kann ich mir vorstellen. Diese Mustererkennungsgeschichte ist ja doch ein bisschen extrem, wie soll man sagen, weit verbreitet in der Form, als dass es eben teilweise wie so ein Glauben, das ein das Nachdenken ersetzt. Ne? Ja, wortwörtlich. Und der menschliche Verstand, der will immer ein Muster sehen und der sieht, wenn du lang genug irgendwo hinguckst, siehst du auch Muster. Also, ja, oder du mal nachdenkst und siehst, erkennst du da auch Muster in irgendwelchen, keine Ahnung, Handlungen oder sonst was. Kann auch passieren. Ne? Ist ja auch sinnvoll, ja. Eigentlich ist das sinnvoll, auf jeden Fall. Nur halt, wenn das übertrieben wird, wie bei so ziemlich allem, ist es halt schwierig. Leaked Chinese Virus Database covers 230 cities, 640,000 updates. Scheinbar ist eine Datenbank geleakt worden und ohne den richtigen Geheimdienst weißt du nicht, ob das ein Leak mit Anführungszeichen oder ein Leak ohne Anführungszeichen ist, aber scheinbar stimmen die offiziellen Zahlen. Also die interne Datenbank, die geleakt worden ist und die publizierte von China, die stimmen soweit. Aber ohne das halt noch genauer eingeordnet zu haben, weiß ich halt nicht. Nur weil jetzt die Foreign Policy den Leak in die Hände bekommen hat, heißt es halt noch nicht, dass das Hand und Fuß hat. Also, aber ja, fand ich interessant. Mhm. Ja, und weiter geht's in eine neue Runde Infektionsschutzgesetz. Wir haben uns ja schon ein paar Mal damit befasst, aber es ist ja derzeit sehr zentral. Also konkret sind jetzt noch nicht so viele verschiedene Sachen beschlossen worden, die uns als Bürger direkt betrifft. Ich habe es mir jetzt noch nicht komplett durchgelesen, muss ich sagen. Stütze mich da mehr auf die Berichterstattung. Also es geht beispielsweise darum, dass Labore die Testergebnisse detailliert aufschlüsseln müssen, wer negativ getestet wurde, wie viele Leute getestet wurden, wer von den getesteten Personen als geheilt gilt, nachdem er weiterhin überwacht wurde. Und es geht halt um Unterstützung des ganzen Pflegesektors. Da wurde ja auch nochmal ein separater Sozialpaket, ein separates Sozialpaket nochmal beschlossen am Freitag. Und viele große Sachen sind nicht drin. Mich interessiert vor allem bei der Sache, ob dieser wichtige Satz weiterhin drinsteht, dass eine medizinische Behandlung nicht angeordnet werden darf gegen den Willen des Patienten. Das ist wichtig. Das war in der letzten Iteration weiterhin noch drin. Und da geht es halt um das Stichwort Impfpflicht. Ja, das ist ja diese Woche auch nochmal durch die Nachrichten gegangen, dass halt bestritten wird, dass das geplant sei und dass es nicht kommen wird. Aber wie es de facto so ist, dass der Jens Spahn, der ja die Hoheit derzeit darüber hat, das jetzt erstmal weitergegeben hat zur Beratung an den Ethikrat. Der wird am 24. oder am 28.5. sich treffen und darüber dann beraten und eine Stellungnahme dazu abgeben. Hier haben wir eine Stellungnahme zur Impfpflicht aus dem letzten Jahr. Da ging es um diese ganze Masernangelegenheit. Allerdings sind die Parallelen da natürlich relativ erkennbar. Also wer sich das mal angucken will, ist recht interessant, sich das durchzulesen. Ist aber natürlich ein längeres Dokument. Aber im Kern der Angelegenheit wird festgestellt, die Einführung einer de facto Impfpflicht wäre in Deutschland medizinisch ineffektiv, juristisch problematisch und soziologisch wahrscheinlich kontraproduktiv, was einen so tiefen Eingriff in fundamentale Grundrechte nicht legitimierbar macht. Also sieht man schon, es geht halt einmal um den medizinischen Aspekt, den juristischen Aspekt, die soziologischen Folgen und die Rechteabwägung. Und diese vier Sachen werden halt sehr detailliert hier besprochen in dieser Stellungnahme. Und sowas fließt dann halt auch als Grundlage für Entscheidungen bei Gesetzen mit ein. Ja, da gibt es halt auch gewisse Auflagen, dass der erst angehört werden muss und so weiter und so fort. Ja, wenn die das richtig geschrieben haben. In diesem konkreten Fall ist es allerdings, muss man dazu auch sagen, so verlaufen. Das Fazit habe ich ja gerade vorgelesen, also generell no. Aber es wurde dann ja über Umwege doch eingeführt im Zusammenhang mit der Masernangelegenheit. Und sowohl was halt eine Impfpflicht als auch einen Immunitätsnachweis angeht, das kann man hier parallel sehen, die Argumentationslinien, würde ich sagen. Ja. Und wer da die Details nochmal wissen will, was da genau die juristischen Problematiken sind und die medizinischen Problematiken, da kann sich das gerne nochmal angucken. Ein paar interessante Details sind drin, aber nichts, was jetzt nochmal weiter erwähnt wert wäre. Ja, Auswirkungen von Covid-19 auf die deutsche Wirtschaft. Dritte deutsche Industrie- und Handelskammer, Blitzumfrage, Mai 2020. Ja, hier wurden 10.000 Unternehmen befragt oder 10.000 Unternehmen haben geantwortet. Ich gucke gerade. 10.000 Unternehmen haben an der Umfrage teilgenommen, also haben auch geantwortet. Und 75% der Unternehmen mit unter 200 Beschäftigten. Das erstmal, um die Zahlen ein bisschen in den Kontext zu sehen. Wenn du möchtest, kannst du da kurz durchscrollen. Das ist gar nicht allzu lang. Mit den Grafiken sieht man ja schon, hier 54% der befragten Unternehmen hatten ohne Unterbrechung geöffnet. 34% hatten geschlossen. 13 planen in den nächsten 2 Wochen wieder zu öffnen. Dass 78% der Unternehmen Umsatzrückgang haben, gut, das ist jetzt nicht weiter überraschend. Das ist ja klar, denke ich mal, anhand der Lage. wie reagieren Betriebe auf die Krisenmaßnahmen? Ja, die verstärkte Digitalisierung mit Homeoffice ist ja klar, Rationalisierung, also ja, Einschränkungen der Unternehmenstätigkeit, beides jeweils ein Drittel der Unternehmen haben das geantwortet, Umstellung der Geschäfte des Geschäftskonzepts. Auch fast ein Drittel. Das hört sich lapidar an, das ist aber sehr signifikant, weil ein Geschäftsmodell einfach zu ändern, vor allem in Krisenzeiten, das macht man sehr ungern. Das macht man normalerweise nur, wenn man Überschüsse hat und expandieren will. Und dann verändert man sich sein Geschäftsmodell auch einfach so. 18% haben gesagt, keine betrieblichen Maßnahmen. Das muss man so sehen, dass 18% der Betriebe gesagt haben, wir haben gar keine Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Wir sind dem Ganzen einfach komplett entweder schutzlos ausgeliefert oder wir sind nicht betroffen. Da gibt es natürlich auch ein paar Unternehmen. Suche nach neuen Lieferanten für Vorprodukte und Dienstleistungen. Nur 9%. Ich gehe mal davon aus, dass dass gerade im Industriesektor die Zahl sehr viel höher sein wird. Ich müsste noch mal ganz kurz gucken, wie viele Industrieunternehmen bei dieser Umfrage dabei waren. Das scroll ich jetzt kurz hin. Industrie, 18% Industrieunternehmen, also gut. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass jedes Industrieunternehmen, was eine Zulieferkette nach China hat, in den nächsten Jahren sich umorientieren wird. Ich weiß ja nicht, ob ihr das anders seht. Bei bestimmten Sachen wird es vielleicht nicht anders gehen. Aber perspektivisch wird es doch darum gehen. Ja, je nachdem, was passiert, ne? Ja, die nächste Sache war so eine Freitextantwort, das kann man mal überspringen. Das nächste ist halt der Umsatzrückgang und die Umsatzsteigerung. Also, wie gesagt, das war einfach eine Freitextantwort, da waren keine wirklichen Erkenntnisse meiner Meinung nach. Ja, welche Unternehmen haben Umsatzrückgang gehabt? 78%. Und hier haben wir, ja gut, 11% konnten es noch nicht so ganz abschätzen. Das sind wahrscheinlich Unternehmen, die sehr lang laufende Vertragskonstrukte haben. 3% haben eine Umsatzsteigerung tatsächlich gehabt. Das sind die Krisengewinnler oder vielleicht sind das auch nur kurzfristige Effekte aufgrund der Fördermaßnahmen. Aber ja gut. Dann wird das Ganze nochmal aufgeschlüsselt nach Branchen, welche Unternehmen einen Umsatzrückgang für das Gesamtjahr 2020, also nicht nur bis jetzt, sondern auch noch die nächsten Monate, da kommt gleich auch noch was zu, sehen. Ja, es gibt ja vielleicht Unternehmen, die besonders abhängig vom Weihnachtsgeschäft sind und den Großteil ihres Umsatzes im Weihnachtsgeschäft machen. Vielleicht sind die weniger davon betroffen, aber die meisten Unternehmen rechnen halt auch mit Einschränkungen, mit denen sie tagtäglich leben müssen. So, und dann die nächste Grafik ist die unschönste Grafik, muss ich sagen. Ja, weil da ist es einfach knallhart, Beschäftigungspläne in Prozent. Wir müssen Personal abbauen, ein Drittel aller befragten Unternehmen. Ja. Also. Das ist heftig. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. So, und das sind halt die Unternehmen unter 200 Angestellten, mit 75% hauptsächlich vertreten in dieser Umfrage. Und da arbeiten ja auch die meisten Leute in Deutschland, sage ich mal. Ne? Also ist diese Zahl sogar überproportional wichtig in diesem Zusammenhang. Ja, sehr schade. Ja, und dann geht es noch, dann sind noch ein paar weitere Details aufgeschlüsselt. So, die Rückkehr zur Geschäftstätigkeit, das ist dann die übernächste Seite, ja. Hier geht es im Endeffekt darum, ja, das sieht man ja direkt an den Zahlen, wie werden denn die weiter langfristigen Auswirkungen sein, ja. Und 6% sagen, nach 2021 wird es sich vielleicht wieder normalisiert haben. 2021 wird es sich normalisieren, direkt ein Viertel. Gastronomie kannst du komplett vergessen momentan. Ja, also alle kurz, also das Jahr, dieses Jahr haben quasi fast alle Unternehmen abgeschrieben, mehr oder weniger. Die versuchen jetzt nur noch irgendwie durchs nächste Jahr raus, durch dieses Jahr rauszukommen und sich in Stellung zu bringen fürs nächste Jahr. So muss man das interpretieren. Und ja, das heißt allerdings auch, dass die 34% der Unternehmen, die jetzt abbauen, die werden auch wahrscheinlich erst frühestens nächstes Jahr wieder einstellen. wenn nicht erst nach 2021. Ja, gut bedenklich, wissen wir ja alles, aber es ist ja schön, mal so ein paar Sachen zu sehen, wie man das einschätzen kann. Organisatorische Vorlauf für Wiedereröffnung, wie kompliziert ist es überhaupt, den normalen Geschäftsbetrieb wieder aufrecht oder weiterlaufen zu lassen? Da 53%, wir haben ohne Unterbrechung gearbeitet, das bedeutet dann halt auch, sie können den Betrieb nach der Schließung wieder aufnehmen, ohne große Maßnahmen zu machen. So muss man das interpretieren, sonst würde die Zahl ja keinen Sinn ergeben. Und ein Vorlauf von 3 bis 4 Wochen hier als maximal angegeben mit doch 13% der Unternehmen. Ja, das ist eine organisatorische Umorientierung, die ist schon total krass. Ja, und ich habe ja auch schon erwähnt, dass die Geschäftstätigkeit, die Geschäftspläne, die Businesspläne, die Geschäftsgrundlagen, das, was der Kern des Unternehmens ist, da müssen sich halt viele Leute gerade die Frage stellen, überleben wir bis zu einem Jahr Ausfall und können das dann weiterführen oder müssen wir alles komplett über den Haufen werfen, notgedrungen? Und nochmal, das macht man niemals, niemals gerne, ein laufendes Geschäftsmodell zu ändern. Das ist das, ja, vor allem, weil es halt so gefährlich ist. Ja, weil ein Unternehmen, das ja, sagt... die meisten spezialisieren sich auf irgendwas auch und so, ne? So. Gut, wir haben ja hochspezialisierte Unternehmen hier. Ja, ist ja nicht so, dass man da irgendwas anderes machen könnte von heute morgen. Deswegen, wir haben schon so eine Dichte erreicht. Die Effizienzgewinne haben wir alle schon gehoben in den letzten Jahren. Ja, und diese Effizienzen in den Abläufen, die drücken sich ja beispielsweise auch in den langlaufenden Lieferketten aus, die jetzt unterbrochen sind. Und jetzt zeigt sich halt die versteckte Ineffizienz im System. Ja, weil die Risikopuffer nicht da sind. Apropos Risikopuffer, hier ist so ein Risikopuffer. Wenn du so Leute siehst, die am Brunnen so einen Tanz aufführen und sagen, Corona gibt es nicht, einfach wegwischen, gibt es nicht. Wer Gott in seinem Herzen hat, der braucht keine Impfung. Dann einfach so mit Sicherheitsabstand da weitergehen. Das ist gut. Schade, dass wir keinen Ton haben, der hat so schön gesungen. Ja, ja, ja. Befreit euch von Massenmedien, tanzt er, der Virus existiert nicht. Wir haben keinen Ton. Befreit euch, an wer ihr wirklich seid. Befreit euch von Massenmedien, Konsumkultur, Überwachungsstaat, GmbH, BRD. Befreit euch von diesem ganzen Abfall. Falschrum, ne? BRD, GmbH. Ich finde ihn klasse. Ja, also so auf der einen Seite der Waage, so Bill Gates, George Soros und alle anderen, die das alles auf uns gedrückt haben. Auf der anderen Seite so ein paar Leute neben dem Brunnen, so, oh, boah, krass, jetzt müssen die aufhören. Jetzt ist es eindeutig bewiesen. Jetzt glaube ich den, das ist ein guter Nachweis. Wissenschaft weg, gut. Ja, so wild hin und her zu tanzen ist auch ein guter Weg, Leute auf Abstand zu halten. Abstand. Aber ich finde das eine interessante Mischung. Da stand eine blauhaarige Tante daneben und ein paar langhaarige und so. Ich wusste gar nicht, dass die auch so Fans von der BRD GmbH sind. Nee, ich glaube, die hat das blaue Haare gehabt, weil so Karneval, weil so haha, Satire und. Aber das ist Berlin, da gibt es keinen Karneval und außerdem haben wir Mai OPEX. Ich glaube, die BRD GmbH ist auch sehr inklusiv und. Ja. Also soll mir einer sagen. Die Diversity-Beauftragte der BRD GmbH. Ist wahrscheinlich die. Steht in eurem Eid drin, dass ihr uns das Volk vergiftet, dass ihr den Faschismus an die Macht putschen dürft. Steht es da drin? Ich habe eine Gegenfrage an Sie. Ja. Wenn das alles war, was Sie sagen, warum hat der einzige freie Führer der Welt, Putin, genau das gleiche beschlossen in seinem Land? Das würde ich gerne mal wissen. Es ist Ich kann nicht alles erklären. Was ich aber erklären kann. Nee, Sie müssen alles erklären. Ich erkläre Ihnen was und Sie erklären mir. Warum hat Putin als einziger freier Führer. Nein, Putin hat als einziger freier Führer, 3 Wochen Moskau geschlossen. Mit harten Gefängnisstrafen. Warum? Erklären Sie mir das. Ehrlich, soll ich ganz ehrlich sagen? Sie können sich das nicht vorstellen. Es gibt Putin ist jetzt auch verwirrt, ja? Es gibt auch ein Deep State in Moskau. Und ehrlich gesagt, es passieren Sachen. Nicht so laut. Es passieren Sachen auf dieser Welt. Die könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist so brutal, wenn ich darüber reden würde. Es ist so absurd, dass man sich nicht vorstellen kann. Dann können Sie nichts ändern. Dann können Sie nichts ändern. Doch, wir können was ändern. Wenn selbst Putin eine Marionette ist. Nein, soll ich was sagen? Sie wissen nicht, wer hinter uns steht. Sie können daran glauben, das Militär. Q, wir sind viele. Wir vergessen nicht. Und Sie. Und Sie werden, wenn Sie jetzt damit nicht aufhören, als Mittäter gelten. Wer steht hinter Ihnen? Q? Ja. Q ist aus der Enterprise, das ist dieser allmächtige Wesen. Ja, ja, ganz genau. Mal sehen, der Q von Next Generation. Ja, genau. Echt? Bildet. Sie können... Fernsehen verbildet. Fernsehen verdummt uns. Fernsehen macht, dass Sie hier stehen. Ich gucke ja gar kein Fernsehen. Nein. Wenn Sie kein Fernsehen gucken und wenn Sie wirklich selber denken, dann ist es noch schlimmer, dass Sie hier stehen. Die Leute, die, ich sage ehrlich, boah, was muss denn so rumschreien? Das ein Kind der Aufklärung. Aber das ist lauter und sonst hört man den nicht. Aber natürlich absoluter Blödsinn. Ich frage mich, warum soll Putin der einzige Freier, was meinte der Polizist damit? Was vermute, dass da irgendwie was vorgelaufen ist, dass der irgendwie der Kerl, vorher gesagt hat. Ja, das ist nicht zweiter als Steel Manning, weißt du, so, der hat einfach die Position von dem Typen dann so gestützt gehabt, als Hypothese mal angenommen und dann die Folge gezeigt, weißt du? Ja, da haben sie einen guten auf Kamera aufgenommen, auf jeden Fall. Geht's? Und haben sich gefreut hinterher beim Schneiden. 30. Januar 2020, rechte Verschwörungstheoretiker behaupten, Corona sei gefährlich. Heute, Corona ist gefährlich, wer etwas anderes behauptet, ist ein rechter Verschwörungstheoretiker. Was ist Narrativveränderung? Okay. Angriffe auf Polizisten bei Demo in Pirna. War das, wo nur 2 Leute irgendwie geschubst haben und das war's? Nee. Ich sehe das Bild hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, wieso. Ah, da ist es. Okay. Das ist eine ganz blöde Aktion gewesen eigentlich. Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach von der Polizei, denn die haben sich da einem sogenannten Corona-Spaziergang, der da irgendwie regelmäßig wohl abgehalten wird, in den Weg gestellt und wollten die Veranstaltung auflösen. Ja. Das ist natürlich ein Vorhaben, das ist sehr provokant, würde ich mal sagen. Ne? Naja, gut, ich sehe. Kannst du da sind auch Videos auf der Seite. Kannst du da mal was anmachen, aber es ist auf jeden Fall ziemlich eskaliert. Und die haben sich richtig geprügelt sozusagen. Ne? Aber wenn ich das so sehe, sind hier lauter Leute ohne Maske und unter Missachtung des Sicherheitsabstands unterwegs. Ja, genau. Das ist richtig. Denke mal, dass das da irgendwie dran liegt. Ja, das ist möglicherweise das, was diese Reaktion provoziert hat von demjenigen, der das dann da so befohlen hat oder so. Aber dass man sich dann in den Weg stellt, so Leuten, die schon im Prinzip auf das Gegenteil gebürstet sind, dass das nicht friedlich bleibt, das kann ich mir doch in 3 Fingern ausrechnen. Ja, aber wie gesagt, wenn das so Leute sind wie der Herr, dem wir eben zuhören durften. Sie können ja gerne demonstrieren und ihren Schwachsinn vertreten, aber sie sollten sich doch an die Regeln für alle halten. Also ja, sie sind gehindert worden, daran zu laufen. Ne? Sie wollten laufen und sie sind gehindert worden zu laufen und dann haben sie sich halt gewehrt. Ja, aber sie sind ja nicht gehindert worden, weil sie gelaufen sind, sondern weil sie auch unter Missachtung aller Vorschriften gelaufen sind. Ja, da musst du die alle aufschreiben, musst du ihnen ein Knöllchen geben. Oder musst du vielleicht filmen und ihnen dann hinterher was zuschicken oder so eine Anzeige. Man kann nicht alles verhindern. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, wenn sie sich nur so freuen, wenn sie dann gefilmt werden. Außerdem stand hier in dem Artikel auch drin, dass die Leute auch wegen Beleidigungen und so oder dann irgendwie, Ja, nur Gesetze und Regeln gibt es ja irgendwie, damit man auch Dinge ahnden kann und nicht irgendwie, damit alle sich von vornherein dran halten. Das ist ja nun mal so. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich da so viel Verständnis für habe. Aber ja. Ist auch immer so. Naja, ja, die ARD hat sich mit Kontraste wohl ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, wie ihr Fokus schreibt. Und zwar, ja, haben sie dem Laschet wohl die Aussagen zurechtgeschnitten, um ihn eben als Lügner dastehen zu lassen. Das kann man sich jetzt nochmal durchlesen. Das ist recht detailliert aufgeführt, sozusagen, debunkt das Ganze. Warum der Laschet da keine fragwürdigen Antworten gegeben hat und eigentlich auch nicht richtig in der Kritik steht. In der Kritik steht aber weiterhin die Zusammenarbeit der PR-Agentur mit dem Streeck und so. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee war. So ganz im Prinzip. Da soll es teilweise Absprachen bis auf Wortlautebene sozusagen gegeben haben. Und das ist natürlich auch fragwürdig auf jeden Fall. Ja, aber die Kontraste ARD haben es auf jeden Fall übertrieben und haben Sachen rausgeschnitten und zurechtgeschnitten. Schönes Quotenmining betrieben. Ne? Das ist eigentlich auch irgendwie eine Sauerei. Aber die ARD oder ZDF zurzeit zu erwischen bei irgendwelchem Quatsch, den sie nur so halb richtig darstellen, das ist auch relativ einfach. Ne? Ja, diese Heinsberg-Studie, die ist irgendwie auch so ein Trigger, dass die Leute halt direkt aufspringen und direkt, an sich ist die Studie recht unkontrovers gewesen und die Berichterstattung darum war halt unter aller Sau. Ja, sehe ich ähnlich, ja. Und es hat sicher damit zu tun, dass es auch mit der PR-Agentur irgendwie gemacht wurde, ne? Wo dann irgendwie Leute direkt abwinken und sagen, ja, okay, dann ist das eben auch eine gemachte Meinung oder so, ne? Oder ein gemachtes Ergebnis oder so. Ja, es sind so einige PR-Agenturen gerade für Politiker tätig. Es geht ja um Stichwort Krisenkommunikationsberatung. Ja, das ist ähnlich so durchsichtig, was da wo beraten wird. Ne? Ja, Krisenkommunikation, aber wohl auch mit Anspucken und Schlagen? Oder wie ist das jetzt? Wo ist das? Wo ist das? Das ist auch eine sehr krisenbehaftete Form der Kommunikation auf jeden Fall. Das ist ein Fall aus Großbritannien. Die haben, das geht hier, die Dame war irgendwie eine Bahnhofsangestellte und die und ihr Kollege haben irgendwie Streit mit einem Typen gehabt, der sie dann angehustet hat und angespuckt hat und gesagt hat, ich habe Corona, ihr werdet alle sterben. Mhm. Das Traurige ist, dass die Dame halt ein paar Tage später ins Krankenhaus gekommen ist. Auch der Kollege übrigens ist infiziert worden von diesem Menschen. Ja, und leider ist sie halt rapide schwächer geworden, ist am 2. April ins Krankenhaus gebracht worden, an die Beatmungsmaschine angeschlossen worden, aber trotzdem 3 Tage später verstorben. Und da finde ich jetzt auch wieder, also das ist halt auch so eine Schattenseite davon, ja, dieses bitte, ganze. Richtig, bitte. Also. Ja, vor allem, weißt du, so der Kontrast zwischen dem einen Typen am Brunnen, der dann sagt, das Virus gibt's nicht, und dann sowas. Ja, vor allem ihre 11-jährige Tochter wird es lustig finden, wenn ihr dann einer einen vortanzt und sagt, Liebe. Oh, ja. Weißt du, so Gott und deinen Nachbarn und so, genau. Aha. Bahnschaffner an Verschwörungstheoretiker, denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt. Ja, das ist so eine Dingens hier, so eine Aktion von einem Schaffner, das ist natürlich ein bisschen spalterisch, ne? Da werden sich Leute, die da irgendwie ein bisschen kritisch sind, schnell auf die Füße getreten fühlen, denke ich mal. Das ging dann noch weiter, der Text. Denken Sie bitte daran, dass die Regierung heimlich Speichelproben sammelt. Es geht darum, dass sie geklont werden sollen oder irgendwie sowas. Und dann haben sie alle gelacht. So. Und ich dachte nur, ja, wenn ich geklont werden soll, dann kann ja mal Klon morgen zur Arbeit gehen oder so. Ne? Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, also das war so eine Durchsage, wo die wahrscheinlich die Leute auf witzige Weise dazu animieren wollten, Mundschutz zu tragen, weil der Spruch war dann irgendwie, die sammeln Speichelproben, deswegen denken sie an ihren Mundschutz. Ja, also ich habe schon Schlimmeres gehört, sagen wir es mal so. Es ist vielleicht, manche Leute sich davon ein bisschen veräppelt fühlen, das mag gut sein. Aber als nächstes sagen wir auf jeden Fall komödiantisch gemeint und auch absichtlich halt so einen Blödsinn genommen. Das ja, nur es ist so gruppenbezogen halt, ne? Als nächstes sagen mir Bahnschaffner, dass das Internet hier im Internet meine Daten zwischengespeichert werden und dann verkauft an Unternehmen. Ich habe die Birgit Kelly gehört in so einem Interview beziehungsweise in so einem Podcast, die erzählte, dass sie irgendwie gerade, als sie in ihr Brötchen beißen wollte, kommt der Schaffner um die Ecke und Maske auf, so 10 Minuten später, selbes Spielchen so ungefähr. Und dann hat sie sich aber was angehört. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich sie ermahne und das geht aber so nicht. Dann muss sie aus dem Zug verweisen und so weiter und so fort. Ja, ja. Das sind so ein bisschen, finde ich, die Auswüchse, dass der Schaffner das macht. Das liegt sicher in seinem Ermessen. Ne? Muss er nicht unbedingt, glaube ich. Aber ja. Ja, so ja, grundsätzlich ist das aber doch die Basis, auf der, da habe ich ja eben auch eine Diskussion im Internet gehabt, also die Basis, auf der solche Sachen durchgesetzt werden, ist ja im Endeffekt das Hausrecht. Das heißt, ich steige in die Bahn, ich gehe in die Kneipe, was auch immer, und der Wirt oder der Schaffner weist mich darauf hin, dass ich nur so lange willkommen bin, wie ich mich an die Regeln halte. Also. Naja, in diesem Fall aber nicht so wirklich, weil das ist ja, sind ja Auflagen, die auch bekommen, um überhaupt öffnen zu dürfen. Das ist ja gerade das Ding. Das läuft ja unter dem Stichwort Hygieneregeln. Ja, apropos Hausrecht, freut euch bloß nicht auf die Kita-Öffnung. Oh ja, das ist ein hartes Ding, das habe ich auch gelesen. Achso, ja, das hätte ich auch angereicht. Ja, kannst du mal reinscrollen, der junge Mann, der das geschrieben hat, der berichtet, was er da befürchtet. Und zwar vor allen Dingen, dass die Kinder sich abgewöhnt haben. Ne? Dass die Kinder sich einfach entwöhnt haben vom Kindergarten in der Zeit und jetzt praktisch neu eingewöhnt werden müssen. Und das geht normalerweise eben mit Heulerei einher, das ist ja richtig. Und wenn dann alle auf einmal kommen und alles auf einmal neu eingelebt werden müssen, dann heulen eben mal auf einmal. Das dürfte die Leute auch ein bisschen überfordern da. Die Eltern dürfen aber nicht rein, die müssen draußen stehen bleiben. Man muss ihre Kinder in eine Schleuse geben oder so. Und auch noch so ein Ding. Ne? Ja, also das ist so krass, das können wir vielleicht sogar kurz vorlesen. Vor allem, ja, vielleicht ganz, auch nicht. Was ich dann relativ wichtig fand, war einfach, dass sie den Schlüssel der Mitarbeiter so runtergesetzt haben, beziehungsweise draufgesetzt haben. Die dürfen keine Springer mehr einstellen, keine Halbtagsangestellten, die auch woanders arbeiten. Die dürfen nicht in eine fremde Gruppe gehen, die Kinder dürfen nicht in eine fremde Gruppe gehen und so weiter. Und das alles, genau, weil sie im Prinzip die Sachen nachverfolgbar halten wollen. Um im Notfall irgendwelche Leute in Quarantäne zu schicken und dieses Bestreben, irgendwie diese Nachverfolgbarkeit aufrechtzuerhalten, das finde ich. Das macht auch gar keinen Sinn. Das finde ich auch nicht. Aber ich lese mal kurz vor. Das sagt aber unsere Kanzlerin auch immer, ne? Nur so. Ja, mal, ich lese mal kurz vor. Weil ich fand das wirklich auch hart, wo ich das gelesen habe. Sehr gut, dass du den eingereicht hast. Ich bin seit 7 Jahren Erzieher und fasse mal zusammen, welche Vorgaben uns erreicht haben und warum nicht eine davon zu Ende gedacht ist. Gleich morgen wird es endlose Diskussionen und Dramen geben. Gleich morgens. Denn wir dürfen Sie, Eltern, nicht in die Einrichtung lassen. Sie werden Ihr Kind also in extra dafür eingerichteten Zonen an der Tür abgeben müssen, mit Mundschutz. Wenn Sie die Warteschlange hinter sich gebracht haben, wird Ihr Kind Ihr beruhigendes Lächeln nicht sehen. Auch nicht, wenn es weint. Und das wird es, denn nach knapp 8 Wochen Auszeit ist das, was jetzt passiert, für ihr Kind wie eine zweite Eingewöhnung. Also das ist diese Phase, wo Kinder sich von den Eltern abkapseln sollen und fremde Leute als akzeptieren sollen. Nur für Leute, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Nur, dass sie diesmal nicht dabei sein dürfen. So, und dann geht es weiter. Ihr Kind kommt mit den 12 bis 17 anderen weinenden Kindern und den nachvollziehbarerweise völlig überforderten Erzieherinnen in eine Gruppe. Die Erzieherinnen werden leider kaum Zeit haben, sich ausreichend um ihre Bedürfnisse, um die Bedürfnisse ihres Kindes zu kümmern. Das geht nicht anders, denken Sie? Doch, mit einem stufenweisen Plan hätte das vermieden werden können. Wir, die Leute, die in diesem Beruf arbeiten, sagen das als Anwälte ihrer Kinder schon die ganze Zeit. Aber durch einen blöden Zufall wurden wir wohl vergessen. Das zu volle Zimmer soll Ihr Kind für 30 Minuten verlassen dürfen, um in einen abgesteckten Bereich im Freigelände zu spielen. Danach ist die nächste Gruppe dran. Es regnet gerade? Tja, Pech gehabt. Danach geht es wieder in das Zimmer, in dem jedem Kind laut Kita-Bauverordnung 2,5 Quadratmeter zustehen. Wer sich kurz mit Aerosolen und Tröpfcheninfektionen befasst hat, dem muss ich jetzt nichts weiter erklären. Ja, wo wir einmal beim Baulichen sind. Wir können Ihnen auch nicht versprechen, dass Ihr Kind Mittagsschlaf machen kann. Das ist wichtiger, als sich das anhört, sage ich jetzt. Es kann sein, dass Ihre Einrichtung dafür nicht genug freie Räume hat. Da wir die Gruppen nicht durchmischen dürfen, müssen alle Kinder in einer Gruppe zur gleichen Zeit schlafen. Viel Spaß dabei. Ja, das bringt mal eine ganze Gruppe von Kindern gleichzeitig dazu zu schlafen, ja. Laut sächsischem Bildungsplan dürfen wir Ihre Kinder dazu nicht zwingen, aber während der Corona-Pandemie ist dieser weitgehend außer Kraft gesetzt. So, und dann geht es jetzt noch ein bisschen um Betreuungsschlüssel und so weiter und so fort, aber das war der krasseste Part. Also das ist ja, also für Kinder, das ist ja eigentlich nicht akzeptabel, muss ich wirklich sagen, als Elternteil. Ich würde mein Kind nicht dahin schicken, wenn ich eins hätte. Ich habe keins. Ja, ist schwierig. Ne? Ich meine, sag mal, so ab 3 oder 4 machen die eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr, aber ja, auch davor, die der Jüngeren müssen ja betreut werden, vernünftig. Ne? Mhm. Hier ist wieder so ein Artikel, wir hatten es ja letzte Woche schon mal, Hashtag Corona-Eltern, und diesmal sind sie auf eine Summe gekommen und das sind, warte, wo habe ich es denn? 22.000 Euro, 269 Euro. Also, keine Ahnung, wie man angeschissen kommt und einfach random sagt, die Gesellschaft schuldet mir jetzt Geld, weil ich nicht verhütet habe. Keine Ahnung. Ja, und weil ich meine Wohnung geputzt habe oder so. Ich weiß nicht. Natürlich ist Lockdown und alles eine Belastung für jeden und alles und so. Und das ist eigentlich auch nicht so spaßen, aber trotzdem einfach so die Idee so, ja, der Staat gibt mir mal Geld, weil Gründe, her damit. Ja, aber ist das nicht so, wie es immer funktioniert hat, zu jeder geschichtlichen Zeit, so Staat gibt Geld, ich habe Gründe. Ja, aber wie kommst du darauf? Also, wieso möchtest du jetzt einfach vom Staat Geld bekommen? Es gibt so einen Effekt, dass wenn Leute so, weißt du, einen Fehler machen, den sie bemerken, haben sie kognitive Dissonanz und dann heißt es, Moment, es kann... Genau, mein Freund und Helfer, jetzt hilf mir mal und gib Geld für meine Verantwortung, die ich falsch geplant habe, jetzt mach. So, und der Staat so, nee. Und du so, oh. Ach ja. Weißt du was, das wäre echt lustig, wenn dann China bezahlen muss für diese Schwangerschaften, das wäre klasse. Legalität, erleben wir eine Krise der Gesetzgebung? Regeln und Normen gelten in Deutschland viel, meint der Philosoph Christoph Möllers. Dass jetzt eine Pressekonferenz gleich in Verordnungen mündet, erschüttert ihn. Aha, okay. Ja, ich hatte das eingereicht. Ich habe das ist ein relativ langes Interview und ich habe das natürlich auch gelesen. Das ist dann jetzt schon ein paar Tage her. Und ihm geht es eben darum, dass ja, wenn ich mal kurz hier was zitieren, Deutschland hat eine Hyperkultur, meint er, der Gesetzlichkeit und der grundrechtlichen Abwägung. Also, das ist ja auch richtig. Wir haben ja immer. Diese Abwägung der Grundrechte, das spielt ja bei den aktuellen Regeln auch eine Rolle. Die steht in Frage, meint er, wenn sie nicht gar über den Haufen geworfen wurde. Jetzt in der Pandemie arbeiten wir nach anderen Standards der Legalität als sonst. Ich frage mich, was diese Erschütterung künftig bedeuten wird. Für die Gesellschaft wie auch für die Rechtswissenschaft. Ob wir nach der Pandemie einfach weitermachen wie zuvor und das Geschehen sozusagen abspalten und vergessen. Oder ob wir durch die Erschütterung herausgefordert werden, alles kritisch zu überdenken. Was wir rechtskulturell gewohnt sind. Oder drittens, ob wir weiter werkeln wie während der Pandemie. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Nur ich finde es eben auch ein bisschen kritisch. Und der Corbett, da sag ich ja, war nicht immer so ein bisschen vor, der sagt ja, dass sie das von alleine nicht wieder hergeben werden, sozusagen die Macht, die sie da gewonnen haben. Da glaube ich zwar noch nicht dran, aber die Gefahr schwebt ja so ein bisschen über der Geschichte, sagen wir mal so. Also ich würde ganz gerne gesetzlich kodifiziert ein Ablaufdatum haben oder ein Fristdatum, wann darüber entschieden werden muss, in gewissen Intervallen, wann die Sachen wieder gesenkt werden müssen. Ansonsten liegt diese Vermutung ja ziemlich nah. Ja, auf jeden Fall vergleicht der Philosoph das Ganze auch mit Frankreich, wo das wohl mit der Exekutive, die einfach sich irgendwelche Dinge überlegt, wie ist das Wort? Ja, das ist Ausnahmeregelung. Ausnahmezustand, ja, das irgendwie einfacher funktioniert und in Deutschland eigentlich nicht, aber scheinbar jetzt irgendwie doch. Aber ich fand das auch ein bisschen. Ja, stimmt, wir haben aber viele Verordnungen, die ein Ablaufdatum haben, ne? Also, ja, das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ich kann nicht diskutieren, aber auf jeden Fall. Ja, ich fand das ganz putzig, dass er zwischendrin ja auch irgendwie schreibt, dass ja in Deutschland irgendwie alles immer ganz klar geregelt wäre und so. Wo ich das schon wieder höre, dann, aber ja gut, der Mann ist Philosoph. Dann soll er sich das mal einreden. Hier haben wir einen sehr langen Artikel vom Intercept, ein sehr interessanter Artikel. Ich kann jetzt den ganzen Inhalt auch nicht wiedergeben. Ich bin getriggert. Als Leseempfehlung auf jeden Fall. Die Überschrift fand ich auch sehr schön. Die ist jetzt abgeschnitten, deswegen muss ich nochmal. Green New Deal. Ja, fand ich sehr, sehr interessant. Es geht im Endeffekt um die ganze Nachverfolgbarkeit mit Apps und den Datenaustausch zwischen Regierung und privilegierten Unternehmen in Amerika. Und es wird ziemlich detailliert das Geflecht, welche Unternehmen mit irgendwelchen staatlichen Behörden im Datenaustausch zusammenarbeiten und welche Lobbygruppen für Aufweichung von Datenschutzrechten, die es in Amerika auch gibt, man kann es kaum glauben, halt unterwegs ist. Und es ist wirklich ein sehr interessanter Artikel und eine sehr absolute Leseempfehlung von mir. Und das Ganze schlägt natürlich auch in die Kerbe wieder, ja, es werden jetzt halt Sachen eingeführt, die mal bitte wieder abgesetzt werden, gehören. Ja, bestimmte Sachen gehören sich nicht. Auch diese, wenn jetzt überhaupt so eine Corona-App kommt, das ist ja ist auch wieder alles irgendwie für mich nicht so ganz nachvollziehbar, wie da der Stand ist. Geht ja auch diesen Zwischenziel oder der Nachverfolgung bis ins Letzte. Ja, aber das ist ja alles eine Sache. Gewisse Leute plädieren halt dafür, sowas dauerhaft als Lösung zu implementieren. Ja, das stimmt. Und ich finde halt weiterhin, es sollte alles immer nur eine Notlösung sein in Notsituationen. Und ich will ja auch in das Thema mit den Fristen nicht einsteigen, aber wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, gesetzlich kodifiziert, nicht ankündigen, an dem Datum gucken wir mal anhand von irgendwelchen Richtlinien und wenn nicht, dann machen wir weiter, sondern wirklich mal festgeschrieben im Gesetz. So wie andere Sachen ja jetzt auch festgeschrieben wurden. Ja, also so Transparenz, da bin ich auch vollkommen dafür. Das Ding ist einfach nur, weißt du, so, wir können jetzt nicht gegen exponentielle Verbreitung von einem Virus, ja, was sich eben dadurch, dass wir uns voneinander distanzieren, weniger exponentiell verbreiten kann, ja, aber es verbreitet sich dennoch, dass wir da hingehen und sagen, okay, solange da jetzt nicht irgendwo ein Notfall ist, lassen wir es locker. Also ich vermute nicht, dass du das meinst, weißt du, aber... Nein, aber es ist gehört sich so und das ist an sich auch ein Rechtsstandard, dass solche Ausnahmegesetzgebungen pro tempore, also auf Zeit, zumindest in einer gewissen Frist immer überprüft werden. Klar, natürlich, ja. Ja, das so, verstehe ich schon, ja. Das ist ja nicht mal gegeben. Es wird ja immer angekündigt, aber das sind ja alles nur Ankündigungen und es steht ja nirgendwo im Gesetz. Das ist ich bin ganz immer noch... getriggert, dass es Naomi Klein ist, aber vielleicht hat sie da was Gutes geschrieben. Ja, der The Intercept ist ja ein Sammelsurium an sehr seltsamen Gestalten, aber sagen wir es mal so, die Sache ist ordentlich recherchiert, hat natürlich einen gewissen Bias, aber zumindest was dieses Thema angeht, teile ich den Bias. Ah, oh, okay. Ja, also heißt, weniger Sonderprivilegien für riesige Unternehmen mit Staatsbeteiligung gegenüber kleinen Unternehmen und dann auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite Bürgerrechte aushebeln. So. Boah, der Freitag. Der Freitag sagt uns, dass wir nicht in die Normalität zurück können. Mhm. Weil wir kennen das ja, das übliche Gelaber. Wir haben das ja erst herbeigeführt und deswegen können wir dahin nicht zurück. Und diesmal nehmen Sie hier Bezug auf einen offenen Brief in Le Monde. Mehr als 200 Prominente und Wissenschaftler, darunter Juliette Binoche, Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Penelope Cruz und Madonna sind dafür, bitte nicht mehr nach normal zurückzukehren, sondern stattdessen unsere Konsumgesellschaft und Ökonomie grundlegend zu verändern. Finde den fucking Fehler. Ja, hab ich auch gehört, ja. Ich meine... Madonna predigt jetzt irgendwie Enthaltsamkeit, oder was? Ja. Wahnsinn. Ich meine, die sagen jetzt so, jetzt wo wir Probleme mit einer Pandemie haben, sollten wir nochmal die Planungsfallacy rausholen und versuchen, top-down die Wirtschaft kaputt zu machen. Ja, und sie sagen ja vor allem auch jetzt, wo ich mein Schäfchen ins Trocken gebracht habe für diese und weitere Generationen meiner Familie, sollen die anderen doch bitte mal den Gürtel enger schnallen. Das regt mich ja am meisten auf eigentlich an der Geschichte, dass halt gerade solche Leute, die mit Privatjets und hast du nicht gesehen, ihr Leben verbringen, ja, dass die dann sagen, ja, wir müssen von diesem Hyperkonsum unbedingt runterkommen. Merkt ihr das denn nicht, ihr dummen Schafe? Oh, Joaquin, wir leben in einer Gesellschaft, ja. Oh ja, und vor allem Madonna, weißt du, die ein Lied rausgebracht hat, Material Girl, ne? So. Because we're all living in a material world and I'm a material girl. Der hat uns schon gewarnt, Leute. Der hat uns gewarnt. Nachhaltiges grünes Wachstum hält der Freitag für unwahrscheinlich. Oh mein Gott, das Lied kam 1984 raus, Leute. 1984. Madonna. Man klärt uns auch auf, dass unser Wachstumsfetisch, den wir übrigens offensichtlich haben, ja, der ist so alt nicht und dass es die Gesellschaft lange auch ohne diesen Wachstumsfetisch geschafft hat. Also das ist das ungefähr übereinstimmend mit der Industrialisierung, könnte ich mir vorstellen. Jupp. Aber ich stelle mal früher auf, versucht immer zu wachsen. Ja. Was ist denn bitte Wachstumsfetisch? Wo fängt das an? Das ist von Marx. Ja, nee, also, nee, das kommt mir nicht auf den Tisch, weißt du? Das ist, nee, nein, dieser Tisch ist für Kapitalismus und nicht für Marxismus. Ja, Wachstumsfetisch heißt eigentlich nur, ich möchte das Plebs hungern. Das ist aber ist es nicht dasselbe wie Wachsfetisch, oder? Nein, das ist nicht dasselbe. Okay. Und zum guten Ende wird auch noch der Papst zitiert, der ja auch schon gesagt hat, wir müssen alle weniger die Kirche Ringe tragen und mit gepanzerten Kleinwagen herumfahren. Und jetzt bin ich überzeugt. Ich denke auch. Papst, ja. Also siehst du nur noch 3 Kinder, nicht mehr 5, weißt du. Und hier haben wir die Gegenseite der Medaille, sozusagen die Leute, die das Ganze von unten auch befördern wollen. Wir haben die Linksjugend solid aus Bielefeld, die sagt, Reiche sind offended, weil ihren Kindern von Büchern dieselben Werte beigebracht werden, die schon immer dabei gebracht wurden. Nächstenliebe, kritisches Denken, Teilen, Gerechtigkeit, Autonomie. Genau die Werte, die man als reicher Parasit nicht leiden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die den Tweet geschrieben haben, noch wirklich so klingen, aber... Doch, ich bin ziemlich sicher. Ich bin mir jetzt sehr sicher, ja. das ist ja eigentlich nur das Übliche, was immer aus der Ecke kommt. Was ich halt eine neue Qualität finde, ist der reiche Parasit. Weil, ich weiß nicht. Versteht Linksjugend solid schon, dass der Begriff reicher Parasit von Rechten verwendet wird mit dem Pfeil auf Juden und dass sie sich genau halt eben gerade da reproduzieren, das Narrativ von denen? Hm? Ja, genau, gerade im Zusammenhang mit alles, was mit Rentengeschäften zu tun hat, also wo man quasi einen Kapitalertrag ohne Arbeit rausbekommt. Und im Zusammenhang mit dem, was OPEX gesagt hat, ist das schon sehr bedenklich. Also ich finde Autonomie, warum Autonomie passt irgendwie nicht rein? Das ist auch, was passt da nicht zusammen? Gerechtigkeiten, Autonomie. Also ich glaube, gerade Autonomie ist Reichen eigentlich wichtig, oder? Ja, nee, das ist nur der Motor ihres Reichtums, aber nö. Ich bin nicht angezeigt, Entschuldigung, OPEX. Ist kein Ding. Worauf hatte sich das bezogen? Auf das hier. Was Moment. Schulmaterial aus der Grundschule, Textauszüge sollten Kinderbüchern zugeordnet werden. Wenn man solche Bücherempfehlungen in der Grundschule abgibt, wundert mich nichts mehr. Bereits die Kleinsten sollen auf Linie gebracht werden. Einseitige Rollenverteilungen, gut und böse. Schon immer leben Salila und Oma Henriette in der schönen Wohnung mit der Kastanie vor dem Fenster. Okay, Moment. Was steht da? Schon Imle, Sala, was? Warum ist die Hälfte davon, wieso ist der Text so seltsam? Silbentrennung. Ach so. Ah. Oh, okay, verstehe. Ja. Gut, ja, ich lerne hier lesen im Stream, deswegen, ja. Doch dann tauchen Briefe auf, die Oma einfach beiseite legte. Salila öffnete sie heimlich. Ein Miethai hat ihr Haus geerbt und nun soll es aufwendig saniert werden. Warum liest Oma sie nicht? Bald weiß Salila warum und nimmt die Sache selbst in die Hand. Der Miethai. Oh mein Gott. Aha. Daddy Shark, dum dum, dum dum, dum dum. Nun ja, es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Szenario ist, was nie passiert. Also ja. Luxussanierung, wir müssen uns ja nur den Hauptstadtslamm angucken, um zu sehen, wo das hinführt. Also, ob das jetzt Grundschüler schon in der Form irgendwie... Ja, es wird schwierig, wenn die den Brief sehen, das überhaupt zu verstehen, was darin steht, wahrscheinlich. Dass das ein Miethai ist, ist dann vielleicht nicht erkennbar, aber nicht an so einem Brief. Ja, ich denke, das wird schon in dem Buch erklärt werden. Das richtet sich an Kinder. Ja, hier haben wir die Wahl der einer Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist das neue Ding, ne? Wir wollen überall feministische Verfassungsrichterinnen von haben, von beiden. Gibt es nicht am Bundesverfassungsgericht auch eine neue jetzt? Neuen Präsidenten am Bundesverfassungsgericht. Ich meine, Thomas, okay. Ich müsste mal gucken. Vielleicht vertue ich mich auch. Was hier jetzt im Anschnitt des Artikels steht, in Klar im Landtag, die ehemalige Linksabgeordnete Barbara Borch hat es bei der Wahl zur Richterin am Landesverfassungsgericht überraschend durchgefallen. Gilt leider nur für den ersten Wahlgang. Später ist sie dann doch noch gewählt worden. Frau Borchardt ist Mitglied der sogenannten antikapitalistischen Plattform, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist ein Teil der Linkspartei praktisch. Hier sehen wir gerade, wie die AfD-Abgeordneten bei der Wahl von der Dame geschlossen den Laden verlassen. Ja, ist halt ein bisschen komisch, ne? Warum wird da mit den Stimmen der bürgerlichen Parteien eine knallharte Linksextremistin zur Verfassungsrichterin gewählt? Das war nicht eine Schacherei, war. Schritt für Schritt, immer schön Schritt für Schritt weiter. Ja, ist so. Also. Und irgendwann fallen wir dann halt über die Kante. Ja, und das ist halt nicht nur, die Frau ist nicht nur in dieser links-antikapitalistischen Plattform, die ist nicht nur total umstritten, sondern es gibt auch noch eine weitere Geschichte, nämlich sie hat bei der, hier haben wir es, da gab es eine Feierstunde zum 50. Jahrestag des Mauerbaus und drei Abgeordnete der Linken, unter ihnen Borchardt, sind demonstrativ nicht aufgestanden, als diese Feierstunde halt begonnen hat und als die anderen alle aufgestanden sind. Und wie kann denn sowas eine Verfassungsrichterin sein, die sich offensichtlich nach der DDR zurücksehnt? Und irgendwie sich nicht dazu durchregen kann, so an der DDR sowas richtig Schlechtes zu sehen. Ne? Ja, der Landesverband Nordosten ist zwar klein, genießt aber dank seiner Zerstrittenheit über regionale Bekanntheit. Die regierungswilligen Pragmatiker um Bockhahn stehen der antikapitalistischen Linken um die Landtagsabgeordnete Barbara Borchardt gegenüber. Zum Eklat war es im Sommer letzten Jahres gekommen, als bei einer Gedenkminute zum 50. Jahrestag des Mauerbaus drei Abgeordnete, unter ihnen Borchardt, demonstrativ sitzen blieben. Seither ist das Tischtuch zwischen den innerparteilichen Gegnern zerschnitten. Ja, ja, das so sieht Politik aus. So entwickeln sich dann so kleinere Dinge, die zu größeren möglicherweise Dingen dann im Nachhinein irgendwo führen. Und es ist halt dämlich, wie Leute sich eher darauf konzentrieren, was sie unterscheidet, anstatt darauf zu schauen, was so die Realität ist und was sie zusammenschweißt, weißt du? So, das ist so dieser Tribalismus, das ist so dämlich, Mann. Es hat schon einen Platz, aber doch nicht, wenn man irgendwo regieren will. Ja, und hier bei der AfD haben sie jetzt den, ich glaube, Landesvorsitzenden von Brandenburg, da steht es auch, Landeschef, ja, aus der Partei ausgeschlossen. Also wie heißt das Ding, Präsidium, glaube ich, also quasi die Parteispitze hat das jetzt da abgestimmt. 7 Stimmen dafür, 5 dagegen und 1 Enthaltung hat das gegeben. Und und zwar, weil jetzt wo herausgekommen ist, dass der Herr falsche Angaben gemacht hat in Bezug auf seine Verbindungen zu Gruppen, mit denen es da eine Unvereinbarkeitsklausel in der Bundessatzung gibt von der AfD. Also es ist so, dass das mit diesem Parteiausschlussverfahren ist ziemlich schwierig. Das passiert zwar hin und wieder immer mal, dass sowas probiert wird, aber da muss man den Leuten halt schon nachweisen, dass die entweder sehr stark parteischädigendes Verhalten gemacht haben, was sehr schwierig ist. Einfacher sind dann halt schon solche Dinge, halt Verstoße gegen irgendwelche klaren Regeln, die es da gibt, und dazu zählen dann halt irgendwelche Satzungsdinge, die sie da haben. Und das ist halt möglich, dass die Parteien da reinschreiben, diese und jene Vereinigungen sind mit uns unvereinbar und Leute, die da halt Mitglied sind, dürfen bei uns oder mal waren, dürfen bei uns nicht mehr Mitglied sein. Und das scheint wohl jetzt in dem Fall von Herrn Kalbitz so zu sein. Und deswegen denke ich auch mal, dass das wohl so stehen bleiben wird. Und da waren auch eine Sache irgendwie dabei, die hieß, das war es ja, also es ist auf jeden Fall nicht fraglich, was die Ausrichtung dieser Sache war. Stand, das sehe ich jetzt hier nicht mehr, aber auf jeden Fall diese Bezeichnung von diesem Ding, wo er da irgendwie gewesen sein soll, lässt da auch nichts, also nicht, dass man irgendwie sagen sollte, das ist jetzt, also das hieß nicht irgendwie Alternative für irgendwas oder so ein Name, wo man alles Mögliche reinlesen kann, sondern das war schon ziemlich klar, dass das also eine rechtsextreme Organisation da halt ist. Aber interessant ist ja, oben steht schließt aus und unten steht in dem Satz steht, dass die Mitgliedschaft erloschen sei, weil er nicht wirksam Parteimitglied geworden sei. Ja, das ist aber quasi die technische, nee, das ist nicht völlig verschieden. Das ist je nachdem, wie man das halt ausformulieren will. Ne? Also die haben das quasi festgestellt mit ihrem Beschluss und dadurch ist er jetzt ausgeschlossen und aber das ist quasi dieses rechtliche, der Hintergrund, warum für den Ausschluss. Aber es wird ja auch kolportiert, der Antrag von ihm, in die AfD aufgenommen zu werden, liegt überhaupt nicht vor. Und das Präsidium habe das Ganze praktisch mit Zeugen durchgedrückt, die sich nach Jahren, die der Kalbitz jetzt in der Partei ist, okay, offensichtlich noch ganz genau an seinen Mitgliedschaftsantrag erinnern können. Was ja auch irgendwie alles ein bisschen fischig ist. Ich glaube, das wird die AfD noch weiter zerreißen. Also ja, ich denke schon. Also ich erinnere nur an dieses Ding, ich habe das auch diese Woche wieder so oft verteilt, diesen Beitrag vom letzten Jahr, wo eine Zeitung aus Ostdeutschland sich da die Wahlprogramme angeguckt hatte von der AfD und da ja eine große Diskrepanz gesehen hat zu halt eben der Ausrichtung von diversen anderen Leuten in der Partei, die dann halt eher libertär unterwegs sind und da halt prophezeit hat, dass das eine Zerreißprobe wird und ja eigentlich auch letztes Jahr schon gewesen wäre, wenn sie nicht diese ganzen Sachen alle vertagt hätten und die wissen schon, warum die es vertagen. Also da, das ist halt vorprogrammiert, dass dieser rechtsnationale Flügel da im Osten und die diese dann eher libertären Leute da nicht auf lange Zeit zusammen in der gleichen Partei sein werden. Also, dass es da irgendeine Spaltung gibt, ist auf jeden Fall abzusehen. Und ja, also ich fand es auf jeden Fall falsch und nicht passend, die Vergleiche, die da teilweise gezogen worden sind, dann mit Thomas Kemmerich oder so, ne? Weil, also bei dem Kemmerich, da war das komplette Kaffeesatzleserei, dem irgendwelche rechten Gesinnungen zu unterstellen. Und hier bei dem Herrn Kalbitz, also schon alleine dadurch, dass er halt in diesem Flügel drin gewesen ist, halte ich das halt nicht für besonders stark hergeholt, dass der Mann halt jetzt eine rechte Gesinnung hat, also eine rechtsextreme Gesinnung hat. Und ja, also finde ich nicht so wirklich passend, das zu vergleichen, so nach dem Motto, den Kemmerich will man irgendwie loswerden jetzt in der FDP. Da gab es diese Woche auch so einige Sachen. Die Frau Strack-Zimmermann hat sich da ziemlich stark geäußert, von wegen, dass sich Herr Kemmerich mal zurückziehen sollte und so. Und ja, also das finde ich überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, ich weiß das nicht. Der Höcke hat sich dann aber direkt auf die Seite geschlagen, habe ich irgendwo gesehen. Ja, warum auch nicht? Also, jojo. Das, ja. Ja, das war jetzt auch direkt schon die Überleitung hier zu diesem Interview zwischen Herrn Poschardt und der Ria Schröder, Vorsitzende von den Jungen Liberalen. Und hier geht es jetzt halt um die FDP und dass da so wenige Frauen drin sind und lauter solche Dinge. Und ja, also Ich fand's nicht so gut. Weil, also diese Sachen, die Frau Schröder hier halt eben irgendwie vorwirft, dass man irgendwelche Kriegsschauplätze irgendwie macht und so, das könnte man halt genauso an diese Leute halt zurückgeben auch, ne? Komische Gerede über zu wenig Frauen und Diversität und Zeug. Ja, was wir letzte Woche hatten mit dieser erweiterten Feminismusgeschichte, da muss jetzt alles mit rein und dann klatschen wir da irgendwie die FDP mit drauf und so. Das sind Nebenkriegsschauplätze. Und das hat auch mit Liberalismus nichts zu tun erstmal. Das ist von Top-Down irgendwie Gesellschaft umbauen nach irgendwelchen Utopien, die man hier hat. Und das sprach hier aus diesem einen Zitat, was da auch mehrfach drüber geschrieben wurde, als das bei Twitter verteilt wurde von diversen Leuten aus dem progressiven Lager, von der FDP. Da sprach das auch Bände. Ich weiß es aber nicht mal, ob ich das auf die Schnelle hier finde, aber irgendwo hatte sie das halt... Irgendwie von wegen, ja, was halt Liberalismus ihrer Meinung nach ist für mich halt auch ein Nebending. Gerade jetzt in dieser Zeit mit meines Erachtens nach diesen ganzen Sprachregelungen und politischer Korrektheit und diesem Zeug, sich da einfach nur dran anzuschließen und zu sagen, ja, das ist ja nur für die Marginalisierten oder die armen Leute, die benachteiligt sind oder was weiß ich nicht was. Das ist halt eben zu kurz gedacht und da schlägt man sich halt auch die Seite von den antiliberalen Bewegungen meines Erachtens nach. Und ja, also. Ja. So eine Art, wenn der Interviewer nachfragt, ob es nicht ein bisschen weniger floskelhaft geht. Ja, fand ich so geil, was die Esken da geantwortet hat. Sie hat sich auch alle drauf gestürzt. Sehr geehrte Frau Sesken wird sie gefragt. Die Frage nach der Rechtfertigung ihres Gehalts ist durchaus interessant. Ich zum Beispiel arbeite im Einzelhandel und finanziere damit einen Teil ihrer Diäten. Und sie sagt daraufhin, ich zahle daraus nicht nur Steuern, also von ihrem Gehalt, von ihrem Einkommen, ich kaufe davon auch jeden Tag ein. Ja, er nicht oder was, ne? Wer finanziert jetzt wen? Ja, ihr finanziert euch gegenseitig, aber eigentlich finanziert er natürlich dich, weil du ja nur vom Staatlichen lebst, ne, von Steuern. Und dieses Missverständnis, da haben sie doch ordentlich drauf rumgehauen und finde ich auch, ja, ehrlich gesagt, ein bisschen berechtigt. Was ist das für ein Quatsch, ne? Das ist nicht eine Kafka-esk, ja, das ist Esken-esk, habe ich gesagt. Da sieht man halt ganz gut die Denke, ne? Also, ich meine, klar, ja, ich kann mir ja schon vorstellen, dass die Leute keinen Bock haben, sich von jedem Heini irgendwie jeden Tag anzuhören, dass er ja nun sie bezahlt oder was weiß ich nicht was, weil ich sag mal so, die Leute gehen ja nicht in die Politik. Vielleicht gibt es schon Leute, die in die Politik gehen, um reich zu werden, keine Ahnung, aber das muss man ja auch immer noch mal wieder sagen. Das muss man ja auch immer mal wieder sagen. Ich höre das ja auch häufiger immer von wegen die Politiker und so weiter und so fort. Also die Leute in der Politik, die überhaupt Geld verdienen, das ist ein ganz kleiner Teil, ne? Das müsst ihr auch nicht vergessen. Ja, ja. Also da muss man schon Landtagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordneter oder irgendwie Bürgermeister oder sowas sein, genau. Ja. Also die Mehrheit der Leute, die in irgendwelchen Parteien sind da nur rein ehrenamtlich, dann gibt es noch eine ganze Sorte von Leuten, die halt irgendwo zuarbeiten und dann natürlich irgendwie aus irgendwelchen festgelegten Sozialstellen, keine Ahnung wie was, natürlich was bekommen. Das ist dann halt da die Arbeit und dann gibt es noch eine ganze Ecke von Kommunalpolitik, wo man nur irgendwelche Aufwandsentschädigungen kriegt von ein paar hundert Euro. Was gemessen an dem, was man da reinstecken muss, an Aufwand halt auch nichts bringt, sozusagen. Also das ist nichts, wovon man jetzt leben könnte, wenn man davon leben müsste, was ja auch nicht so gesehen ist. Es ist halt schon so dieses Ding von wegen, aber so stellt man sich wahrscheinlich dieses sozialistische Ding dann vor. Ne? Ich meine, so ist es eigentlich auch. Irgendwie alle Nullsummenspiel, ne? Alle stecken sich gegenseitiges Geld in die Tasche und keine Ahnung. Geld geht in den Kreislauf, verstehst du? Ja. Die bescheißen uns, wir bescheißen alle andere. Also ihr gebt mir einfach 10 Euro, holt noch 10 Leute rein, dann geben die jeweils 10 Euro aus, dann kriegen wir das Geld davon. Super. Ja, also, aber halt auch, wenn das jetzt jemand von der CDU oder so gewesen wäre, da hätte ich gesagt, naja, das ist halt so, ne, Kapitalismus-Geschwätz. Aber jemand von der SPD, der sowas sagt, ist schon Marie Antoinette eigentlich. Also. Ja, sollen sie doch Diäten essen. Ja, das sind die Glückseligkeiten der neuen Dienstleistungsgesellschaft wahrscheinlich. Ach ja, ach ja. Das ist auch so ein neuer Auswuchs, eher so Krebsgeschwür, der. Ja, nun, das hört halt die Produktivität damit hinten drüber. Ne? Das heißt, richtig sozusagen gewinnen machst du damit nicht so häufig. Ja, der Einzelne dann schon, aber die Gesamtheit irgendwie nicht so richtig. Ne? Schon gar nicht dann eben. Ja. Weißt du, wofür das genauso gilt? Ja, hier, für antifaschistische Aktionen gegen die Gamer-Szene, ja, spielend gegen Nazis, heißt das. Ach, die rekrutieren. Gezielt Spieler in Games. Da rekrutieren heißt das, dass man nur unterschreiben lassen muss, oder wie? Was ist das, rekrutieren? Ja, das ist rekrutieren. Ja, genau. Dagegen regt sich nun organisierter Widerstand. Kein Pixel den Faschisten. Siehst du mal hier. Ja, ich werde jeden Tag von Adolf so auf Discord angeschrieben, von wegen, hey, komm mit mir gemeinsam Juden ausrotten. So, nee, jetzt nicht, ich will nicht. Ich spiele gerade. Nee, so, genau. Das ist pfui. Ja. Nicht alle Gamer sind Nazis, wahrscheinlich nicht mal die meisten. Allein der Satz, dafür gehören schon Leute verprügelt, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Nicht alle Touch-Journalisten sind hier. Nazis? Man lässt. Kommunismus wollen Umsturz-Heinis, aber vielleicht auch nicht die meisten. Man lässt unter den Gamern die Nazis nur viel zu ungestört gewähren. Aber wir haben uns doch gegen keinen Pixel den Faschisten ausgesprochen. Eine so ausdrücklich antifaschistische Initiative von VideospielerInnen hat jedenfalls Seltenheitswert. Kein Pixel den Faschisten heißt ein neues Bündnis Medienschaffender aus den Gaming-Communities. Unter ihrem Logo versammeln sich Menschen aus Szene und Wissenschaft, Einzelpersonen wie größere Gruppen. Sie Bündnis alle, ist Projekt oder was? Sorry, Bündnis ist Projekt eigentlich, oder? Sie alle haben einschlägige Erfahrungen mit rechten Mitspielern gemacht und wollen künftig gemeinsam gegen Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im eigenen Umfeld vorgehen. So ein Bündeln der Gegenstimmen ist seit Jahren überfällig. Oh, darf ich mal kurz unterbrechen? Also wenn diese Leute nach der ganzen Zeit immer noch Nazis irgendwie in ihrem Umkreis haben, dann weiß ich echt nicht, was da los ist bei denen. Also ich meine, ja klar, ich meine, die finden immer wieder neue. Ne? Ihr bester Freund könnte morgen Nazi sein. Also so ist das ja bei den Progressiven. Aber ansonsten Nazi in Anführungsstrichen dann aber nur. Unglaublich, ey, unglaublich. Ja. Der Autor auf Twitter hat in seiner Bio stehen, schreibt aus dem Bremer Hinterland über Kultur und Gewalt für Taz gezwitschert, zum Beispiel das Konkret-Magazin oder die Nachtkritik. Ist immer interessant zu schauen, wer sind, damit man die auf dem Schirm hat. Und falls die nochmal irgendwas schreiben oder irgendwie so, weißt du, dann hat man ein gesamtes Bild davon, so kann man ergänzen. Das ist dann nicht so, dass da irgendwie Fetzen von Informationen im Internet sind. Das ist schon so eine kleine, ja, internationale Clique, ja, von Journalisten. Wahrscheinlich liegt nämlich gerade hier das größte Problem. Nicht, dass sich eine bislang noch überschaubare Anzahl von Rechtsextremisten und Neonazis auf Plattformen wie eben Twitch oder Steam herumtreibt, sondern dass der überwältigenden Mehrheit der Szene dazu nicht viel einfällt. Not all gamers klingt als populärer Schlachtruf der unpolitischen Mehrheit, dann auch viel mehr nach Schuldabwehr als nach inhaltlicher Abgrenzung. Dass nicht alle Spieler Nazis sind, führt schnell zu dem Trugschluss, dass es gar kein Problem mit Rechtsextremismus gäbe. Wer sagt das? Das beweist regelmäßig die brachiale Abwehr von Kritik an frauenverachtenden Spielinhalten. Unter dem Schlagwort Gamergate bekannt geworden sind Angriffe und Drohungen gegen die Feministinnen Zoe Quinn, Brianna Wu und Anita Sarkeesian. Ein aktuelles Beispiel wäre die überaus erfolgreiche Anno-Serie, ein Wirtschaftssimulator, der verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte authentisch und detailliert behandeln möchte. Oh, das böse Anno. Es geht einfach nicht, sagt Clara Keilbart, dass ein Thema wie Sklaverei dort ausgeblendet wird, weil es den EntwicklerInnen zu gefährlich ist. Selbst wenn es gut gemeint wäre, diesen brutalen Kolonialismus nicht ins Spiel zu übertragen, werden die Verbrechen doch verschleiert. Wie man es macht, macht man es falsch. Ja, ja, wenn sie es einbauen würden, würde das heißen, oh, und da, da soll man jetzt das simulieren und da soll man dann jetzt das gut finden, weil es wird ja dann normalisiert, wenn man das dann spielt und das ist ja nicht so wie ein Film oder so, das ist ja, man muss es ja selber machen. Und, Genau. Ja, und deswegen, weißt du, get woke, go broke. Nee, Mann, nö. Mein Lieblingssatz aus dem Artikel ist übrigens, aus Sicht von keinem Pixel den Faschisten haben rechte Strategien das längst aufgegriffen. Die wollen Games so haben, wie sie ihnen ins Weltbild passen. Mit einer klaren ohne People of Color, ohne Queers, ohne irgendwas. Hey, weißt du, ist kostenlos. Geh und lern, mach. Also mach. Ich will Fritten dazu haben. Ohne, aber mit Mayo oder ohne irgendwas? Mit Ketchup auf Color. Curry. Du meinst, ja, wie heißt's? Barbecue-Soße. Ja, natürlich will der Chris hier Pommes, weißt du, so Pommes ist so phallogozentrisch hier. Hier. Die rekrutieren auf Plattformen, indem sie gezielt mit rassistischen und antisemitischen Witzen antesten, sagt Lara Kalbart. Wer springt darauf an? Wird gelacht und dann wird die Grenze des Sagbaren immer weiter verschoben. Und da gilt im Netz wie überall, wer schweigt, stimmt zu. Ja, also, naja, was ist denn die Alternative zum, das, was nicht sagbar ist, da kann man ja drüber schweigen. Also, was ist jetzt los? Ich verstehe es nicht. Auch der Spruch, wer schweigt, stimmt zu, von so feministisch linker Ecke zu hören. Wer schweigt, stimmt zu. Ja, vor allem auch, das ist auch unterschiedlich, ne? Diese Verblendung zu sagen, die Rechten wollen Spiele so, wie sie sie haben, also wie sie für sie ideal sind, so komisch. Die einzigen Leute, die ständig nach Veränderungen in Spielen nach ihrem Gusto reden, sind eigentlich nicht die Rechten. Aber gut. Vor allem macht es überhaupt keinen Sinn, diesen Satz einzubauen, aber davor im Text zu sagen, ja, dieses so von wegen, so sind nicht eure Gamer, ja, so, da melden sich doch Leute zu Wort. Da geht es doch genau darum, dass Leute eben nicht schweigen, aber das ist dann der falsche Lärm. Das ist nicht der Widerstand, der sein soll. Ja, klasse, Alter. Ja, wie Chris gesagt hat, egal was man macht es falsch für diese Leute. So, und dass sie ihre Ideologie überall sehen wollen und zwar erzwingen wollen und wenn sie es nicht hinbekommen, dann heulen sie drüber. Wie Anita Sarkeesian dann beim fucking UN darüber, dass sie hier da im Internet da Leute reden über Frauen und jeden Morgen ins Gesicht zu bekommen auf Twitter im Internet, you suck. Es ist voll schlimm für Mädchen im Internet. Eieiei. Ach, sei doch still, Alter. Hier haben wir einen Artikel direkt von der Website von keinen Pixel. Den Faschisten. Was auch immer diese Faschisten sein sollen. Hier geht es halt um Steam und so. Wenn du mal ein bisschen durchscrollst, sehen wir halt zum Beispiel ein Steam-Profil, das sich Alternative für Deutschland nennt. Und weiter unten sehen wir dann Steam-Profile mit verbotenen Symbolen und ähnlichem Scheiß. Also klar, es gibt Rechtsextremis überall. Rechtsextreme gibt es. Moment mal. Also, ich meine, das noch ein Stück hochspringen. Ja, mache ich, okay. Aber ich meine, ja. Darüber schreibe ich jetzt einen Blogbeitrag, wie man Rechte erkennt. Rechte benutzen rechte Symbolik. Wow. Seit wann das ist ja ganz neu. Das ist eine neue Community. Und auf der anderen Seite behaupten sie dann wieder, irgendwelche Leute würden auf einem komischen Reconquista Germanica-Server landen und gar nicht wissen, was das ist und dann nur irgendwie mitmachen, weil es irgendwie gamifiziert ist und weil sie ja Spaß an irgendwelchen Spielen haben oder was. Das ist halt auch eine übertrieben harte Blank Slate-Annahme von Menschen, dass sie überhaupt keine Agency haben. Also, dass sie komplett nur formbar sind, weil sie random im Spiel angesprochen werden. Also. Ja, also, und dann geht's natürlich, ja, die Fake Gamer Girls. Ach Gott. Wir sind hier vom Eisernen Kreuz auf Fake Gamer Girls gekommen, oder was? Mhm. Die spinnen doch. Naja gut, hier geht es dann um Sexismus, bla bla bla. Aber ich möchte hier den Absatz genau, möchte ich kurz vorlesen. Hass wird also auch dort in Argumente verpackt, wo er für Menschen ohne rechte Tendenz vermeintlich nicht mal im Ansatz hineinpasst. Oft passiert das, indem eine passende Verschwörungstheorie an das entsprechende Thema gekoppelt wird, wie der irrige Glaube, die Videospielindustrie sei gegenüber einer finanziell einflussreichen Social Justice Warrior Lobby eingeknickt. Nee, das finanziell einflussreich habe ich nie behauptet, stimmt auch nicht. Sondern mit sozialem Druck wird es gemacht. Und das heißt von wegen, ja, ihr könntet so viel, also man verspricht den Leuten, dass sie so viel gewinnen können, wenn sie diese ganzen bisher ausgeschlossenen Leute alle erreichen. Aber das hat noch nie funktioniert. Das ist so ein bisschen das Problem. Das mit dem finanziell einflussreich, das existiert vielleicht in eurem Kopf, das hättet ihr vielleicht gerne. Aber nee. Und außerdem heißt es der industrielle kulturmarxistische Komplex. Ja, aber überlegt euch doch mal bitte, was dafür gelten muss, ja, damit überhaupt ranpacken können, auf Videospiele zu projizieren. Das bedeutet doch eigentlich, dass wenn ich jetzt nicht Videospiele habe, sondern wenn ich jetzt eine Museumsausstellung habe, ne, und ich stelle da Nazi-Kleidung aus und Nazi-Krams, ne, so, dann kommen da Leute vorbei und gehen da raus und sind Nazis. Weißt du, nein, so funktioniert das nicht. Doch, ich war damals nur einmal im Barbie-Museum und danach war ich sofort. Nee, das funktioniert nicht, weil wenn das so wäre, dann müssten wir zur Sicherheit alle KZs komplett dem Erdboden gleich machen, sie aus der Geschichte streichen, denn wenn irgendjemand zu einem Nazi. Warte nochmal 20 Jahre. Dann wird Es ist halt einfach schwachsinnig, weißt du, so Videospiele wurden geschichtlich schon zuallererst hieß es in Amerika, Videospiele sind Satanisten. Dann hieß es, das sind Schoolshooter. Jetzt heißt es, sind Sexisten, Rassisten, Neonazi, böse, böse, böse. Jedes Mal aufs Neue ist einfach so viel Gegenbeweise da rausgekommen, was das angeht. Es ist zum Beispiel Amokläufer, so Videospiele werden zu Amokläufern. Amokläufer hatten so die Leute, die das wirklich machen, ne? So, die hatten kein Interesse an Videospielen. Ja, die haben vielleicht Videospiele gespielt, aber sie sind deswegen nicht Amok gelaufen, sondern weil sie schwere Persönlichkeitsprobleme hatten. Ja, würde ich sagen. Osama Bin Laden hat auch Videospiele bei sich gespielt, okay? So. Solche Behauptungen werden sowohl innerhalb von Videospielen selbst, zum Beispiel durch hasserfüllte Chatnachrichten oder massenhafte Meldungen in Reportfunktionen geteilt, als auch außerhalb durch das Verbreiten von Hasskommentaren in Debatten über Videospiele. So zeigte sich etwa bei der Debatte um weibliche Generäle bzw. Soldatinnen in Battlefield 1 und Rome 2 strukturierter Antifeminismus. Oh, das klingt ja schon. Der unter dem Deckmantel historischer Authentizität rechtsextremes Gedankengut verbreitete. Die Leute haben sich beschwert, dass es keine Soldatinnen im Ersten Weltkrieg und keine Generälinnen in Rom gab. Also das ist der Deckmantel historischer Authentizität. Antifeminismus. Ja. Muss das nicht struktureller Antifeminismus heißen? Ist strukturierter Antifeminismus nicht völliger Blödsinn? Ach. Dasselbe galt ebenfalls bei der Debatte um die Darstellung des weißen Mittelalters in Kingdom Come Deliverance, in welcher aktiv argumentiert wurde, warum es gut und richtig sei, dass in diesem Spiel keine Menschen mit dunkler Hautfarbe auftreten. Ich fange gleich an, mir die wenigen Haare auszureißen, die ich noch habe. Ganz ehrlich. Also, es gab in Böhmen im 13. Jahrhundert, in dem Kingdom Come Deliverance spielt, keine People of Color. Ganz einfach. Ende. Keine weitere Diskussion. Und dann zeigen sie hier unten drunter noch ein angebliches Review zu Rome 2, was angeblich Review-Bombing ist. Und das Lustige ist, dass dann in einem der späteren Absätze dieses Reviews steht, der eigentliche Knackpunkt an der Sache, der Entwickler Creative Assembly sieht keine Notwendigkeit für eine offene Kommunikation mit den Spielern. Stattdessen wird eine Hexenjagd auf die Kritiker veranstaltet, Kommentare werden gelöscht, Threads verschwinden im Nirgendwo und Reviews sind von einem Moment auf den anderen blockiert. Mag sein, dass einige etwas zu leidenschaftlich bei der Sache sind, aber diese Reaktion ist keinesfalls angebracht. Kenne ich irgendwoher. Alles wegzensieren, was einem nicht gefällt und dann hinterher, wenn keine Beweise mehr da sind, behaupten, es seien alles Nazis gewesen. Kein Voxel den Extremisten. Wirklich nicht. Und schon gar nicht diesen Leuten, ey. Das ist wirklich traurig. Och, und hier... No, I just... I'm just not cool with white supremacy, y'all. It's really not that. I think a lot of you gamers are actually white supremacists. Sorry. Sorry. Sorry. How I feel, which isn't a fool. No, I just... Dieser Mann mit langen Haaren, der so tut, als sei er weiblich, sagt mir, dass ich irgendwie was bin. Okay, ja gut, Realitätsverlust kommt. Ja, lustigerweise ist diese Person vor kurzem erst in das sogenannte Trust and Safety Council von Twitch gewählt worden. Aha, okay. Also Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut, verstehe. Aber die redet aber auch so, als ob sie in ihrem Kaffee Schlaftabletten hat, Alter. Der Witz ist halt, dass so jemand kein Repräsentant für Gamer sein kann. Und Twitch ist nun mal eine Plattform für Gamer. Und jemand, der von vornherein sagt, ja, die Hälfte von euch sind sowieso irgendwie Nazi. Ich habe die gesehen, da hat sie ein Rehgeweih aufgesetzt bekommen und hat irgendwie rumgestöhnt. Sehr komisches Video. Also. Ein Diagasmus, ja. Darfst du ja gerne machen. Nur warum ist so jemand Polarisierendes dann in einem Council, das dafür sorgen soll, dass die Menschen sich auf Twitch wohlfühlen? Und sicher. Verstehe ich nicht ganz. Sie hat in einem anderen Video hat sie getanzt und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr mich melden, wie ihr wollt. Ich bin nämlich im Trust and Safety Council und damit kann ich nicht mehr gebannt werden. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Außerdem hat sie dafür plädiert, man soll Voice Chat komplett abschaffen, weil das ist ein unfairer Vorteil für Männer, weil Männer können sich ganz offen im Voice Chat äußern und sobald jemand mit einem wirklich, so hat sie es ausgedrückt, minorisierten Stimme, also einer Stimme, die nicht klingt wie Charles Bronson wahrscheinlich oder so, kommt, hat dann sofort einen Nachteil, wenn er sich outen muss, deswegen muss Voice Chat im E-Sport komplett abgeschafft werden. Ja, warum Twitch? Warum? Hast du einfach Angst gehabt, wenn du die nicht ins Trust and Safety Council holst, dass dich dann die bösen SJWs holen? Oder ist es Überzeugung, dass du deine Basis irgendwie von jemandem, also dass du das sagst, meine Zuschauer sind mir egal, ich brauche jemanden, der die mal richtig triggert oder so und denen irgendwie Zeug erzählt. Es gab dann noch eine Reaktion von jemandem mit Dyslexie auf ihre Geschichte mit dem Voice Chat, der gesagt hat, ja, aber ich habe Dyslexie, und ich kann überhaupt nicht so schnell lesen, wie das im Chat läuft. Dann kann ich da eigentlich nicht mehr teilnehmen und so. Und den hat sie dann einfach zusammengeschissen, so nach dem Motto, ja, was er denn wollte. Er könne ja jetzt hier nicht irgendwie mit sowas kommen. Und sie würde doch sowieso schon von so vielen Leuten angegriffen, jetzt nach diesen Äußerungen. Er soll doch bitte die Fresse halten. Also unsagbar. Wirklich, was Twitch. Ja, und weißt du, die Grenze des Sagbaren ist gerade verschoben worden, ja. Ja. Vor allem, wie man Sachen ausdrückt, wird ja jetzt mittlerweile auch verschoben. Ja, toll, einfach Voice-Chat im Sixtus hat ein Problem mit Gewaltfantasien, Ed Donald Fonso, von Ali Utlo. Okay, warte mal. Marius Sixtus schreibt am 14. Mai 2020, ich könnte mir vorstellen, einem Rassisten aus Bayern, der sich selbst besonders lustig findet, ein ganzes Rennrad tief in den Rachen zu stopfen, bis die Felgenbremsen aus seinem Anus herausbaumeln. Haha, alles nur Scherz. Haha, voll witzig. Tja, was ist denn zwischen den beiden vorgefallen? Der Don sagt offen seine Meinung und der Mario hat eine andere und der Mario kann das nicht leiden. Schön Schnitt, das war's schon. Viel mehr brauchen wir dazu nicht erklären. Ja. Kritische Männer, ich hab Angst. Ich hab das auch nicht mitgemacht, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Ja, hier übrigens Grenzen ist sagbar, ne, wo ich das gerade wieder sehe mit diesen beschissenen Sternen und so. Das bringt die Grenzen des Sagbaren an die Grenze. Also, das kann ich aussprechen. Ich kann es versuchen. Kritische. Kritische. What? Männlichkeit. Ansetzen von wegen, ja, das ist ausgedachte Worte, aber alle Worte sind ausgedachte, so zieht der Spruch nicht so. Was ist kritische Männlichkeit? Dieser Text versucht sich mit etwas wie einer Definition von kritischer Männlichkeit. Was? Was? Dieser Text versucht sich mit etwas wie einer Definition von kritischer Männlichkeit, was, auseinanderzusetzen? Der erste Satz von deinem Text. Hier gibt es einen Text über dieses kritische Männlichkeit. Von wem wurde das geschrieben? Das ist kein Deutsch. Der erste Satz ist kein Deutsch. Dieser Text versucht sich mit... Boah. Wer hat das denn mitgebracht? Ich habe das mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ihr würdet euch doch alle sicherlich über ein bisschen kritisches Nachdenken überlegen, weil wenn irgendwo kritisch steht, ist das nicht irgendwie subversive linke kulturmarxistische Politik, die gegenüber irgendeinem Wort vorangeschoben wird, sondern das ist ja jetzt mal objektiv erstmal nur kritisch drüber nachdenken, was es denn bedeutet, Mann zu sein. Und eventuell wird man später im Folgeverlauf des Textes auch erfahren, was die toxische Männlichkeit ist. Und ich fand das einfach super, dass ihr euch mal aufklärt darüber, dass ihr nicht so Macho-Faschos seid. Weil, Gründe. Männlichkeitsbilder sind im Umbruch und umfassen ein Durcheinander, wie zum Beispiel den bindensingenden Ritter oder den erfolgreichen IT-Unternehmer. Wer hat das geschrieben? 10. Klasse Hauptschule? Das Lustige ist halt, dass in der Partner-Link-Liste, wo sie auch Bücher und andere Webseiten verlinken, kommt halt direkt auch Antifa namenshaft vor. Und ich mir halt auch denke, ja, das ist so heute schwer, schwarzer Block zu sein. Also. Toxische Männlichkeit schadet natürlich auch allen anderen Geschlechtern. Gott. Was ist das denn jetzt? Flint-Personen? Was sind denn Flint-Personen? Beispiele von Männlichkeitsanforderungen sind andauernd stark, cool und souverän zu sein. Führungsanspruch und Dominanz zu zeigen. Mut und Risikobereitschaft zu demonstrieren. Ja, das ist evolutionär-psychologisch genau das, worauf Frauen stehen. Also. Das ist evolutionär-psychologisch zufällig auch genau das, was überhaupt dazu geführt hat, dass wir uns weiterentwickelt haben. Aber gut. Aber den zweiten Teil halte ich nicht für ganz richtig. Führungsanspruch und Dominanz ist nicht unbedingt eine männliche Eigenschaft an sich. Wüsste nicht. Ja, doch, Männer sind schon... wollen schon nach Möglichkeit, also allein wegen der Weibchen. Dominanz über Weibchen, meinst du, das ist was anderes? Die Dominanz auch über andere Männer. Zeigen. Ja, also, denkst du an Genghis Khan? Und wie die Frauen wollen keine Dominanz über andere Frauen haben. LGBTIQAP. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre und Transpersonen sind Flint. Hätte ich mir ja denken können, oder? Splittern die jetzt auf. Was ist dann Flint, Oshi? Dafür, dass die alles vereinen wollen, ist das ja, ein bisschen Splitter. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt war ja wieder dieser Ida-Hot, der hat jetzt auch noch irgendwie mehr Buchstaben rangekriegt, dieser internationale Tag gegen Homo- und Transphobie, der hat jetzt auch noch irgendwie ein I hinten dran geklatscht gekriegt. Irgendwie kriegt diese Buchstabensuppe immer Kinder. Also die Leute können zwar keine Kinder kriegen, aber die komischen Abkürzungen, die kriegen jedes Jahr ein Kind. Okay. Ja, und die Schwulen sind mittlerweile auf den letzten Platz verbannt worden. Die kommen schon gar nicht mehr drin vor im Flint. Ja, ja. Deswegen ja, Flint ist das neue. Flint ist die Stadt, wo Michael Moore herkommt. Ja, und Flint war früher, glaube ich, ein Insektenspray. Wenn ich mich nicht irre. Da muss noch ein E hinten drauf. Definitiv. Kritischer Männlichkeit. Ja. Alle Männer. Was sie alles wissen über uns, ne? Toxische Männlichkeit in sich. Sag mal, seid ihr... Alle Feministen haben einen Dachschaden. Dritten Reich gelernt, oder was? Ich würde einfach nur sagen, dass dieser Blog geschrieben wurde von einem feministischen Mann. Ja, das haben wir uns schon alle gedacht. Sören Soja. Alle Männer bis auf den Adolf Hitler. Der hatte nur eins von beiden. Ich verstehe, was du meinst. Naja. Informationen über Adolf Hitlers Testikalien. Ja, spannend. Es geht hier nicht darum, allgemeingültige Aussagen über alle Männer zu treffen. Witz des Jahrtausends. Den Scheiß in sich. Witz des Jahrtausends. Was ist das denn, ey? Oh Gott. Nein, es geht in diesem Pamphlet, wo wir allgemeine Aussagen über Männer treffen, nicht darum, allgemeingültige Aussagen über Männer zu treffen, ja. Also da unten ist da noch so ein Punkt, der ist da auch richtig krass. Die hier vertretenen Positionen zu kritischer Männlichkeit kommen wesentlich aus den Gender, Queer und Men's Studies, Männlichkeitsforschung. Also, die Quelle will ich mal sehen. Es geht nicht um Schuld. Männer stehen unter Druck bezüglich Männlichkeitsanforderungen und Abweichungen werden hart bestraft. Stichwort unmännlich. Ja, Leute, das kommt halt dabei heraus, wenn ihr kein vernünftiges Lasten- und Pflichtenheft erstellt. Ja. Alle Menschen leiden unter toxischer Männlichkeit. Das ist dieser Punkt widerspricht halt einfach dem ersten Punkt. Oder reden die jetzt wieder da, ziehen sie sich raus und sagen, es geht ums System. Ja gut, okay, dann mach mal so einen Blog über toxische Weiblichkeit. Ist, so. Übrigens, im Impressum steht ja, wer den Blog betreibt. Sehr gut, dass der Autor selbst seinen Namen und Adresse da hat. Das ist sehr gut. Die Adresse ist hier. Mann. Wir können also festhalten, dass es hier um die Frage geht, was Feminismus Männern zu bieten hat. Und ich glaube, das ist sehr viel. Mhm. Ja, kein Spam, keine Frage. Der Mann hat nur glaubt und ich weiß, ne? Da steht auch extra noch drunter, hier unerwünscht, Kritik von Männern am Feminismus und andere antifeministische Entwicklungen. Ich bin kein Roboter, ja genau, NPC, du bist kein Roboter. Kritik von Männern am Feminismus und andere antifeministischen Entgleisungen. Am Ende, an dieser Stelle empfehle ich diesen Text zu Privilegien und der Herangehensweise an kritischer Männlichkeit. Weißt du, so, wenn du ein fucking Manual brauchst, um dich mit irgendwas zu beschäftigen, dann ist es entweder genau richtig oder ist es viel zu kompliziert. Wir reden hier über einen gesellschaftlichen und individuellen Prozess. Das wird dauern. Wie? Ja. Das ist auch nur eine Auftragsarbeit, ne? Alter. Ich will von dem Typen jetzt Schmerzensgeld beziehen, okay? Für das, was der Text mit mir gemacht hat. Psychologie, die unterschätzten Vorteile eines Lebens als Single. Ha? Das ja. Hat er mitgebracht. Also das habe ich eingereicht, weil ich mir dachte, dass Rentenkürzungen für alle Singles, die keine Weltraumaffenmitglieder sind, keine Kinder, weniger Rente. So. Das fände ich wichtig und richtig. Wenn die hier schon Propaganda dafür machen, dass man ewig Single sein soll. Ja, so wird man die Rentenlücke sofort fixen. Ja, ich glaube, also, 300 Folgen sind dann auch genug, oder? Könnt ihr mich bitte aus allen bisherigen Folgen rausschneiden? Ich kann das nicht mittragen. Ja, mach immer. Was ist denn jetzt? Was sind denn die Vorteile? Ja, nix, dass du arm bist, dass dein Leben weniger Sinn hat, dass du kein tolles Kind hast, weißt du. Dass du nicht able bist, dass du kein Kind hast. Genau. Du magst das jetzt werde ich gleich gemobbt. Der Artikel wurde erstmals am 9.8.2016 veröffentlicht. Aha. Ja, die Verfasserin scheint immer noch Single zu sein, wahrscheinlich. Oder wieder, ja. Ja, aber das ist ja total oft. In letzter Zeit, dass Artikel wieder veröffentlicht werden. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen... Ja. Aber der war einfach so gut und so zeitlos, dass man ihn nochmal wieder bringen konnte. Cuckolding, das Spiel bei dem und so weiter und so fort. Die sexistische Gewalt gegen Frauen. Für manchen kaum zu glauben. So leitete Moderatorin Sophie Passmann eine bittere Viertelstunde TV-Zeit auf Pro7 ein. Frauen erzählen von Dickpics, sexueller Belästigung und Gewalt. Weißt Bescheid hier. Das ist auch eine Ausstellung in Berlin oder wo ist das? Ich weiß gar nicht genau. Nein, das war eine Ausstellung, die 15 Minuten lang existiert hat auf Pro7. Da gibt es ja immer länger. Dass Hobo und Karl oder wie die heißen, sich irgendwie Sendezeit erspielen Hobo können. Hobo und Arsch, hast du nicht. Ach so. Ich kann euch genau sagen, wie das strukturiert ist. Diese 15 Minuten sind die erste Hälfte, ist irgendwie so 8 Minuten sind da, wird da über Dickpics gesprochen und gesagt, hier, das ist schon kriminell, Dickpics zu senden, bitteschön, das ist schon eine strafbare Handlung und sexualisiert, deswegen bam, so. Dann gibt es ein Segment darüber, dass Frauen Kommentare aus ihren eigenen so YouTube-Kommentaren lesen, die so sexistisch sind, also so offensichtlich eindeutig halt sexistisch, und die haben die Leute, die in den Videos zu sehen sind, die Frauen, haben sie da vor die Kamera gestellt und die lesen quasi diese Kommentare vor. So, das ist das zweite Ding. Das dritte Ding ist, dann sitzt da die Passmann mit einer anderen da zusammen, mit Moderatorin, auch so recht Promi. Die unterhalten sich oder spielen halt nach, was Chatverläufe auf WhatsApp oder auf Twitter sind, so, wo Leute zum Beispiel immer wieder schreiben und dann beleidigend werden. Das spielen die nach vor Kamera. Für alles das vergehen locker 10 Minuten. Das heißt, die wirklichen so letzten paar Minuten gehen darauf drauf, dass man dann wirklichen Opfern von Vergewaltigungen die Möglichkeit gibt, ihre Geschichten zu erzählen, und das wird alles halt so dann aufgearbeitet. Und ja, vor allen Dingen alles vermengt, ja. Ne? Es wird ja alles das Gleiche. Ja. Das ist halt das Patriarchat, was alles hängt mit allem zusammen, alles führt zu allem. Das sind nicht haufenweise Leute, die alle irgendwie rumspinnen, die mit den Dickpics sind nicht vielleicht irgendwelche Leute, die von ihrem eigenen Ding sozusagen, dass sie gerne bei den Frauen irgendwas sehen wollen, meinen dann, dass die Frauen das auch so sehen oder solche Fehler da irgendwie. Und nicht besonders intelligent sind die Leute, würde ich jetzt. Sind die Frauen ja sogar noch vorne, wenn er mehr ja, selbst ein Eigennacktbilder sozusagen verschickt von Frauen als von Männern. Guten Twitter. Was mir da besonders hart aufgefallen ist, als ich dieses Video geschaut habe und dann nochmal geschaut habe, ist der allerletzte Beitrag von der Vergewaltigung, von diesen so sexuellen Übergriffen, genau, so dieses Segment sexuelle Übergriffe. Da sieht man zuerst Frauen, die da einfach nur gezeigt werden und als Voice-Over drüber reden, was mit ihnen passiert ist, wie sie sexuell belästigt wurden oder vergewaltigt. Dann sieht man nur Kleidung, sozusagen so die Frage dann, was habe ich dabei angehabt? Und dann nächstes Segment wird halt noch krasser. Und das allerletzte Segment ist eins, wo, was hatte ich angehabt? Ein Pyjama, als ich 7 war, als ich 8 war, als ich 9 war, als ich 10 war, als ich 17 war. So, und dann kommen 50% der Frauen in Deutschland haben schon sexualisierte Gewalt oder so erfahren. Ja, das, und das ist dann wieder so ein aufgeweichte Scheiße dann irgendwie, die sie damit dann vermengen. Ich finde es unmöglich. Natürlich, ja, aber tun sie. Und vor allem das. Ja, es ist alles gemacht worden, was sie haben wollten. Ne? Die Gesetze sind verstärkt bis zum geht nicht mehr. Man das wollte jetzt sagen. Das reicht natürlich alles noch nicht. Das reicht auch lange nicht. Also solange wieder noch irgendjemand sich dann noch wo man noch irgendjemand irgendwas nachweisen muss, das ist ja noch längst nicht genug, ne? Und die bauen ja auch immer noch weiter dran. Ja, wie man reicht es dazu, da Geld an die Hand aufzuhalten. Ne? Wisst ihr, was mich halt richtig so geschockt hat, war, wenn ich drüber nachgedacht habe, so die weitere Ebene von, die haben das in einem One-Take gemacht. Die haben mit einer Aufnahme haben sie erstmal die Frauen gezeigt, dann die Kleidung und dann zum Pyjama hin. Das heißt, sie haben die Geschichten so angeordnet, damit sie mit der heftigsten zum Schluss aufhören. Es wäre ja weniger krass gewesen, wenn sie damit mit dieser Vergewaltigung mit der Fünffachen von 7 bis 17 dann in dem Pyjama vorne oder in die Mitte gepackt hätten von diesem Teil. Ja, so, nee, das muss genau krass oder nicht krass. Das war das ja nicht spontan. Generell diese ganze Verquickung von den ganzen Sachen ist einfach unmöglich. Ja, das auf jeden Fall. 50% davon. Ja, aber so viel Geld haben sie eingekauft. Ja, wie gesagt, 70 oder 80% von diesem Video, das ist ein Dickpick, Kommentare auf YouTube, Twitter-Gespräche, fertig. Ja, und das ist auch dieses Ding, das wollten die Leute auch nicht hören diese Woche über diese, da gab es auch diese eine CDU-Nachwuchspolitikerin, die da irgendwas rausgetwittert hat, wo ja jemand zu ihren Brüsten irgendwie gratuliert hat, der irgendwas mit Hader im Nachnamen hatte. Und das wird dann alles rausgezwittert, so nach dem Motto, hier, guck mal, Hashtag Männerwelten. Und die Leute wollen es einfach nicht hören, dass sie da einfach irgendwelche Leute, denen da, die einfach nerven wollen mit dem Zeug und mit diesem ewigen ja hier zur Schau stellen, dann, dass das auch geklappt hat mit dem genervt worden, damit wird es nicht weniger, liebe Leute. Das ist nun mal so. Und das ist auch kein schlimmer Delikt, dass irgendwelche Leute versuchen, euch da irgendwie aufzuregen. Das müsst ihr einfach wegignorieren und fertig. Übrigens an der Stelle will ich The Red Pill empfehlen, der Doku-Film von der Feministin, die sich mit Männerrechten beschäftigt hat und dann keine Feministin mehr war. Ja. Cassie J. Diese Nase. ich möchte noch kurz anschließen, dass halt hier Hobo und Clark überhaupt nicht die Leute sind, die sowas machen sollten. Weil es ist dann nämlich ein Ausschnitt aus einer ihrer früheren Shows kursiert, wo sie so miteinander irgendwie so Mutproben machen. Und eine der Mutproben war, einer Messerhostess an die Brust zu fassen. Und das hat der Typ dann auch gemacht. Und dann hinterher, ja, tut mir leid, ihr seid einfach nicht die Anwälte dafür. Harvey Weinstein präsentiert Joko und Klaas. In einer Kevin Spacey Produktion. Die haben auch zu viel Geld, die haben sich da einfach eingekauft, weil sie so Geld über hatten oder so. Ja, keine Ahnung, da will ich auch überhaupt nicht drüber reden. Das ist oder dieses, auch scheißegal eigentlich, warum die wie viel Geld die haben oder was weiß ich was. Ja, aber es macht doch schon was bei der Propaganda eben aus und bei deinem Summe, der so ankommt bei einem selber und so. Was mir an dem Film besonders negativ aufgefallen ist, ist diese Sache mit dem, es wird immer noch gefragt, was die Frau getragen hat. Ja, es gibt ja auch Kontexte, in denen das durchaus sinnvoll ist, zu fragen. Einer Talking Point, ja eben, ja. Die kapieren das auch einfach nicht, wie die Nachforschung dann sind. Man muss ja auch die Leute dann irgendwie befragen, ob sie irgendwas gesehen haben oder so. Man muss mal wissen, was die Leute angehabt haben. So, wenn einer irgendwo geklaut wurde, würde ich auch sagen, ist auch die Frage so, ja, was hat denn der angehabt? Damit ich dann irgendwie fragen kann, so, ja, hier, habt ihr einen gesehen mit einem blauen T-Shirt, was weiß ich nicht was. Na, also, ja. Der hat oder um auf Überwachungskameras zu sehen, ob da eine Verfolgung stattgefunden hat vorher oder ob oder einfach nur um die Person, die gefragt wird, zu beruhigen. So erstmal so, wir fangen mit einfachen Fragen an, die du auf jeden Fall beantworten kannst. Das weiß ich noch nicht mal, aber das ist auf jeden Fall immer wichtig, halt die ganzen Umstände von den Sachen. Und das ist nicht, um das zu entschuldigen oder so. Das ist einfach nur die Leseart davon. Aber okay, hier nochmal zu diesem, weil wir hatten uns ja intensiv beschäftigt mit diesem Sachen mit der Sexualstrafrechtsreform 2016. Da wollte ich jetzt zum 300. Folge nochmal kurz drauf eingehen, weil ich nämlich auch diese Woche wieder gemerkt habe, was jetzt eigentlich für eine Mythen- und Legendenbildung eigentlich um diese ganze Sache entstanden ist, wo wir uns so lange mit beschäftigt haben. Und dieses hier war damals dieser Artikel von der Bild, wo sie diesen kompletten Polizeibericht veröffentlicht haben und wo man also genau die Anzeigen, die da gewesen sind damals und die Sachen, die da jetzt genau konkret, was die Leute da jetzt gesagt haben, was da passiert sein soll, aufgelistet worden sind, weil ich nämlich diese Woche schon wieder jemanden habe sagen hören, das hätte ja Massenvergewaltigungen gegeben, da damals in Köln. Und das ist also nach diesen Sachen, die da jetzt die Leute da angezeigt haben, wirklich nicht der Fall. Also die Sachen, das sind Nötigungen, aber das, was man unter Vergewaltigung versteht, wenn man jetzt darunter versteht, dass die Leute da irgendwie penetriert worden sind oder so, dann kann man das höchstens in zwei Fälle waren es, glaube ich, irgendwie mit dem Finger, wo sie denn da irgendwas was reingesteckt haben. Aber das, was jetzt die Leute im Kopf haben, wenn sie sich eine Vergewaltigung vorstellen, ist da auf jeden Fall nicht geschehen. Also hat niemand da irgendjemanden vorgeworfen, dass das da geschehen ist. Und ja, also das nur, wenn ihr das mal wieder hört von wegen diesen Massenvergewaltigungen, die da angeblich gewesen sein sollen, das ist nach dem, was jetzt die Leute nur allein angezeigt haben. Ne? Also da, von diesen Sachen ist ja ganz wenig überhaupt in die Verhandlung gekommen, weil halt die Täter nicht festgestellt werden konnten. Und das war halt auch das Hauptproblem da. Und dieses ganze Ding mit der Reform des Sexualstrafrechts, ich hatte jetzt auch nochmal dieses Video gesehen von der Dame vom BR über dieses Corona-Ding, wo sie dann irgendwie so meinte, so, ja, die Rechten, die fordern ja sowieso immer Grenzschließung, jetzt ist halt Corona und jetzt fordern sie halt Grenzschließung zu Corona. Ja, dachte ich mir dann so, weil das ist nämlich genau das, was auch mit dieser Sexualstrafrechtsreform passiert ist. Da ist über Jahre hinweg, und wir haben das ja hier schon auch länger verfolgt gehabt, bevor diese Sache überhaupt war mit der Kölner Silvesternacht, haben die dann irgendwie gemeint, sie bräuchten diesen Nein-heißt-Nein-Grundsatz da drin und das wäre unglaublich, dass es noch nicht wäre und so. Und alle möglichen Leute haben gesagt, nein, das brauchen wir alles nicht. Es wurde ja auch dann verworfen, also diese dieses Gesetz, was sie da vorgeschlagen hatten, das war alles im Sande verlaufen, das war alles in der Mülltonne gelandet und dann war diese Kölner Silvesternacht und dann standen sie plötzlich da als Leute, die nichts tun und das war natürlich scheiße und da haben die halt dann die Gunst der Stunde genutzt und diesen Dreck dann halt gebracht und alle möglichen Leute, die vorher das genau gesagt haben, dass es nicht notwendig ist, so wie hier der Kubicki, sind dann aber im entscheidenden Moment dann komplett verstummt. Ne? Also da kamen dann irgendwann die Frauenorganisationen sind auf den Plan gerufen worden da und dann war das irgendwie in sämtlichen Parteien plötzlich Antrag und überall Grüne, FDP, CDU, was weiß ich nicht was, hatten so irgendwelche Sachen mit Nein heißt Nein auf ihren Parteitagen plötzlich stehen. Und dann haben sie den Krempel einstimmig im Bundestag durchgebracht. Einstimmig, das muss man sich mal vorstellen. Von einem verworfenen Gesetz, wo alle Leute sagen, das brauchen wir nicht, das regelt nichts Neues, das ist unnötig, zu einem einstimmig verabschiedeten Gesetz in ein paar Monaten, im halben Jahr oder so. Und da ist auch die Medien, dieser Herdentrieb, der da entstanden ist, und den Leuten das plötzlich einzuregen, dass das eine unglaubliche, unglaubliche Ungerechtigkeit ist, dass wir diese Reformen nicht haben und dass wir die jetzt unbedingt brauchen wegen dieser Kölner Silvesternacht, das ist auch da gab es kaum Stimmen dagegen. Es gab hier den Thomas Fischer und das war es dann auch eigentlich schon. Ja, und übrigens noch als Side Note bei den Sachen, die so richtig krass in Erinnerung sind, was Wahlen angeht im Parlament, als das NetzDG beschlossen wurde, wurde zum selben Zeitpunkt die Homo-Ehe in Deutschland beschlossen von diesem letzten bürokratischen Schritt da, dass man da Lebenspartnerschaften auch eintragen kann, so, also dass es so Ehe halt ist, ne? Und das Parlament war bei NetzDG, bei dem Beschluss, war unterbesetzt. Die waren eigentlich nicht beschlussfähig so gewesen, haben es aber trotzdem gemacht und haben es trotzdem durchgewunken. So. Und dann erinnern sich die Leute an dem Tag natürlich nur an die Homo-Ehe und keiner spricht über das NetzDG. Ja, OPEX, allerdings das mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft, das gab es vorher schon. Ja, ich weiß. Das ist ja noch das Krassere daran. Das ist so das Ding ist auf der einen Seite halt geregelt und dann haben die Leute gefeiert, aber das Gesetz, was allen Leuten dann so Meinungsfreiheit halt eben einschränkt im Internet mit Zensur, mit NetzDG halt, das betrifft alle, aber das hat weniger. Das garantiert doch die Meinungsfreiheit erst, meine Güte. Hast du es immer nicht begriffen? Ja, Freiheit ist, wenn man sie lebt, okay? Geht auf das Recht. Freiheit ist, wenn zwei Studierende ein feministisches Porno-Startup gründen. Ja, das ist ja. Freiheit. Durchaus. Ira und Leon wollen faire, realitätsnahe Pornos produzieren. Ja, gut. Faire Pornos von glücklichen Kühen. Die Autorin hier schreibt gerne über Feminismus und Argentinien, steht in ihrer Bio. Das dürfte ja zu Lasten der Qualität der Pornos gehen, ne? Feminismus. Für knapp 5 Euro kann man die etwa 20-minütigen Filme auf ihrer Website streamen. Mit dem Gewinn werden neue Projekte finanziert. Die DarstellerInnen erhalten eine Aufwandsentschädigung. Ja, das ist ganz normale Webcam-Konzept. Das ist ne? Ganz besonders fair, ne? Porno, aber nichts verdienen. Das ist eine ganz besonders ja, fair. Sehr eine gute Sache, Mann. Aber sehr realitätsnah. Ja, genau. Ja, sehr realitätsnah. Also die Männer dürfen es bezahlen, oder wie die Darsteller, wenn die da. Wahrscheinlich. Was ist denn eigentlich feministische Pornografie? Und darauf antwortet Kira: Das Feld der feministischen Pornografie ist sehr weit. Deshalb kann ich da nur für uns sprechen. Auf der Produktionsebene bedeutet es, dass wir Frauen in Schlüsselrollen wollen. Zum Beispiel als Kamerafrau oder Produzentin. Hast du euch gedacht, oh ja, Chefin, mach mir gut, Chefin. Außerdem ist es uns wichtig. In Schlüsselrollen, zum Beispiel hinter der Kamera, oder wie? Außerdem ist es uns wichtig, dass alles fair abläuft. Die DarstellerInnen geben uns das Videomaterial erst frei, nachdem sie es gesehen haben. Wir haben einen Awareness-Kontakt, an den sie sich wenden können, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Uns ist wichtig, dass sich alle vorher kennen. Auf der Darstellungsebene wollen wir Vielfalt sichtbar machen. Sexuelle Vielfalt in Form von sexueller Orientierung und Geschlechterrollen. Wir wollen vielfältige Körperbilder zeigen. Keine herabwürdigenden Handlungen und safer Sex gehören für uns auch dazu. Außerdem muss Feminismus für uns auch antirassistisch sein. Also lehnen wir rassistisches Labeling klar ab. Menschen dürfen nicht als exotisch oder ähnliches bezeichnet werden. Interracial forbidden. Und Leon ergänzt, in der feministischen Pornografie gibt es oft fantasievolle Elemente. Uns ist wichtig, dass das Setting und die Geschichten unserer realitätsnah sind, damit es Identifikationspunkte gibt. Außerdem ist uns Konsens sehr wichtig. Feministische Pornografie muss nicht aus Kuschelsex bestehen. Es ist aber wichtig, dass das, was passiert, von allen Teilnehmenden so gewollt ist. Die Geschichten und das Setting. Feministische Pornografie gibt es schon, nennt sich Femdom. Femdom? Femdom, ja. Dumm Fem. Ja, auch Setting und Geschichten unserer Filme, das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an Pornografie denke, ist, hoffentlich hat der Film auch ein gutes Setting und das ist nichts Neues. Du hast eine Maske auf, ja, Corona, ne? Seit Beginn des Feminismus und der Pornografie und dann zusätzlich des Internets gibt es Feministen, die versuchen, faire zu machen. Und dafür gibt es auch einen Markt. Ja. Aber dieser Markt ist deutlich kleiner. Das heißt, du wirst nicht mit deinen hoiti-toiti Femi-Pornos irgendwie... Deswegen kannst du sie nicht als Werbung verwenden für deine Ideologie. Ja, ich erinnere da mal an diesen einen Stream, den ich zusammen mit der Gwenny, unserer Zuschauerin der Gwenny, gemacht habe, wo sie uns, oder beziehungsweise mir in dem Stream, aber uns allen halt über den Stream erzählt hat, wie sie in Dresden war es, glaube ich, bei so einem Festival für feministischen Porno gewesen ist und diese Filme halt teilweise so einen richtigen Ekelcharakter da irgendwie hatten. Das ist nach dem Motto, wir müssen irgendwie uns mit unseren Körperflüssigkeiten verstehen oder so. Und ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das so einen breiten Appeal hat oder ob es da wirklich so viel gibt oder ob das auch wieder nur so ein Ding ist, wo sie ihre eigene politische Körperpositivität, keine Ahnung, wie was Zeug dann irgendwie mit durchdrücken und dann irgendwie sagen so, ja, es muss doch eigentlich alles, was Frauen machen, muss doch irgendwie erotisch sein. Also zeigen wir das einfach jetzt den Leuten und dann finden die das ja gut oder so. Ne? Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, wie die halt denken. Ne? Aber das ist ja dieses ewige, wir konstruieren die Gesellschaft um und diese ganzen Bilder, die kommen ja alle nur von außen und dass die Leute jetzt nur irgendwelche schlanken, sportlichen Leute irgendwie toll finden, und oder junge Frauen, das ist ja alles nur von außen aufgedrückt, das wäre ja in der Realität nicht so, wenn wir denen das jetzt anders irgendwie aufdrücken. Na, das ist ja deren Ansicht. So ja, und wofür gibt's denn diese, was war es, Regel 34? Also es gibt ja schon Porno für alle möglichen Interessengruppen und auch mit allen möglichen Darstellergruppen, ob jetzt irgendwie alt oder jung oder leicht oder schwer oder schlank oder nicht. Breit. Jemand hat gerade einer im Chat Bio-Porno. Wie gesagt, die haben halt jetzt sich erinnert, dass es eine Nische gibt und diese Nische gab es aber schon vorher. Das heißt, die haben nichts entdeckt, die haben nichts erfunden. Nee, die Nische gab es meines Erachtens noch nicht. Das ist einfach nur deren politisches Ding, was sie jetzt irgendwie durchziehen wollen. Und nee, die Pornos gab es schon früher. Die haben jetzt einfach nur nochmal hier, wow, cool, lass mal einen Beitrag schreiben. Das wage ich ganz stark zu bezweifeln, Opex. Ich werde dir, okay, pass auf, ich werde recherchieren. Ich werde journalistisch rangehen an Pornos. Und dann werde ich dir feministische Pornos raussuchen und sagen, wann das letzte, wann das erste Femi-Porno war, okay? Ja, in den 70ern vielleicht. Ja, siehst du mal, haha. Von da bin ich durchgetreten, aber. Aber da gab es auch keine. Thomas Sulkowitz hat doch auch schon feministische Pornos gedreht. Oh, warum? Warum? So alles war das. Oh, ich hatte es vergessen. Jürgen Kauber über Membe. Weil ich böse bin. Lächerlich. Ja, geht hier um den Philosophen und Autoren Achille Membe. Da gibt es ja im Moment so eine heiße Diskussion, ob der Mann jetzt antisemitisch ist oder nicht. Und der Großteil des linken Spektrums versucht, diesen Herrn ja reinzuwaschen von diesen Vorwürfen. Aber hier kommt der Herr Kaube Mitherausgeber der FAZ und sagt, das stimmt nicht und das kann man auch nicht wegwischen. Der Vergleich zum Beispiel Israel mit einem Apartheid-Staat. Er hat 2018 einer wissenschaftlichen Konferenz gedroht, nicht teilzunehmen, wenn die sich nicht mit diesem Boykott, Divest, Sanction einigen, darüber, dass israelische Forscher nicht teilnehmen sollen. Er schreibt dem jüdischen Staat Ausrottungsfantasien und die Absicht zu, das palästinensische Leben wie Müll entsorgen zu wollen. Außerdem bemüht er das Motiv, dass die Juden von Opfern zu Tätern geworden sind. Ich frage mich halt, wie unsere Linke es schafft, so jemanden mit so vielen belegbaren Zitaten immer noch zu verteidigen gegen den Verdacht, Antisemit zu sein. Das ist ein bisschen wie bei Biden. Ne? Das ist wirklich... Weißt du, wieso Achille Mbembe, der ist schwarz. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich gucke mir Antisemiten nicht so genau an. Nee, klar weiß ich, dass der schwarz ist und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich ein großer Teil des Grundes ist, warum die deutsche Linke sich da vor ihn werfen will. Aber trotz allem, wie gesagt, es gibt die Zitate, es gibt die Belege und über Israel, von dem es beim Mbembe 2015 heißt, es gehe den Weg einer schrittweisen Auslöschung der Palästinenser, heißt es schon 1992, es nehme den Platz der Mörder ein. Auch hier vergaß Mbembe übrigens nicht zu erwähnen, dass der Gott der Juden ein Rachegott sei. Ja, wer den nicht für einen Antisemiten hält, dem kann ich wahrscheinlich nicht helfen. Ja, es hat einige Mitarbeiter über Facebook gegeben, beziehungsweise in den Callcentern oder in den Einrichtungen, eben in den Büros, wo die arbeiten, die ganzen Inhalte prüfen auf illegale Widerwärtigkeiten sozusagen. Und weil die alle ganz doll traumatisiert sind, zahlt den Facebook jetzt bis zu $10,000 Entschädigung oder so. Und will dann auch für Gesundheitskosten aufkommen und so weiter. Zeigen sich da also willig und bereit, in die Tasche zu greifen, haben jetzt erstmal irgendwie wo 1.000 Euro auf den Tisch gelegt für jeden. $1.000. Das gibt in Deutschland, meine ich, hier in Deutschland, die Mitarbeiter. Hat, wie gesagt, erstmal 1.000 Euro für jeden auf den Tisch gelegt. Nee, es geht nicht um Deutschland. Unten in dem Artikel geht es auch um Deutschland, aber es geht um Amerika. Okay, das ist frisch in Erinnerung, ja. Hä, hey, aber 52... Ja, wie zeigen sich da bereit, ja auch Entschädigung zu leisten. Ne? Also, aber hier 52 Millionen... Ja, die Leute haben halt berichtet... Die Strafe für Netz-DG-Verbrechen wäre... Weißt Bescheid, hier, ja, Facebook. Ja. Hättest du einfach die Strafe. Du selber raus, ne? Dann hättest du weniger menschliches Leid erzeugt. Und naja, es hat aber auch Aussagen gegeben von den Mitarbeitern da, die gesagt haben: Ja, so nach dem Motto, das ist aber auch wirklich sehr anstrengend. Das mit der privaten Sexualität klappt irgendwie nicht mehr, seit ich mir den ganzen Tag diesen Scheiß angucken muss. Und so, ich weiß nicht, wieso da Leute sowas posten wollen. Eigentlich weiß man ja, dass das aussortiert wird. Ja, aber es ist irgendwie offensichtlich passiert das noch so massiv und viel, dass es eben aussortiert werden muss, ja. Genau. Ich hatte ja mal einen Erfahrungsbericht aus den Niederlanden von einem Mitarbeiter dort vorgestellt. Wir reden hier ja immer über Sachen, die gesperrt und gelöscht werden, weil aus politischen Gründen oder weil aus ideologischen Gründen oder weil Leute übertreiben oder sie es einfach nicht sehen möchten. Ja, eben. Aber was wir sehen bekommen, sind halt wirklich Gewalt, Vergewaltigung, irgendwelche Sachen, Morde teilweise, irgendwelche Leute, die total ausrasten auf Drogen. Und andere halt Sachen, die halt einfach, keine Ahnung, ne, sehr ekelhaft sind und vielleicht psychologisch traumatisiert sind. Vor allem, weil die halt, wie es da in diesem Artikel, den ich damals vorgestellt habe, auch beschrieben wurde, ist es halt auch so, die können nicht ein Video angucken, dann sehen sie 3 Sekunden, aha, okay, der fängt an, sich auszuziehen vor der Katze oder sonst irgendwas, sondern die müssen den Content sichten. So, vor allem, weil sehr viel von diesen Sachen versteckt wird in anderen Sachen. Da hast du, was weiß ich, irgendein Video, was total unauffällig ist. Und dann ab Minute 13 bis Minute 17, ja, da passiert die Action oder sowas. Und ja, sehr traumatisierend, kann ich mir vorstellen. Ja, die haben eine recht hohe Depressionsrate. Also, dass du, während du halt dort arbeitest und Content ausfilterst, halt Depressionen bekommst, weil du halt verstörende Sachen siehst. Also. Ja, ja, und das sind wirklich verstörende Sachen. Ja, wir haben hier bei uns im Stream oft den Begriff von verstörend, den wir so lesen, ja. Aber bei Facebook, da werden wirklich verstörende Sachen hochgeladen und Leute schauen sich das an. Und selbst wenn sie da auch nur ein bisschen einfach nur das so an sich ranlassen, ja, müssen sie ja, um das zu analysieren, ist es sehr schwer, sich dann davon zu distanzieren, weil, ja, das nimmt halt schon mit. Aber ja, das, ich vergleiche ja beispielsweise an die Enthauptungsvideos vom IS, ne? Genau, ja. Ja. Ich vergleiche solche Sachen auch gern damit, dass ja, Leute Entsorgung einschreiben und dann den Job machen. So, das ist ein wichtiger Job, den braucht die Gesellschaft und den Leuten würde ich dann auch halt danken. So, aber die Leute würden sich dann auch beschweren sollen und zu Recht auch, wenn es richtig giftiger Müll ist, den sie da entsorgen müssen, weißt du, wenn er schlecht entsorgt wird. Und, apropos giftiger Müll und sich beschweren. Wir haben eine Broschüre von den neuen Medien. Mann. Ja. Ja, das ist natürlich härter als dieses Videos. Das war einfach nur so ein guter, du weißt, so zwei gute Schlagwörter. Ich musste dir Schlagwörter, ja. Ebel, das ist gewaltsame Sprache hier. Ja, ich sehe auf jeden Fall, viel Wille, kein Weg, genau, weil wahrscheinlich das, die Bezeichnung der Wille zur Macht bei denen schon vergeben war oder so. Das viel ist gut, dass sie es wenigstens grün machen, weil das zeigt schon irgendwas mal. Mit Triumph wäre schön gewesen. Also auf Seite 9 ist auch die Grafik, die, ja, nee, aber, die, aber der, Grafik, die ich euch zeigen wollte. Aber der Slogan, viel Wille, kein Weg, das ist so ein richtig Motivationsspruch für Vergewaltiger. So, bist richtig gern dabei, aber darfst halt nicht. So, was machst du jetzt? Ja, machst du ein Pamphlet für Diversität. Ja. Und richtig gescrollt, die Google News Initiative hat es wohlwollend unterstützt. Also. Aha, ja, ja. Natürlich. Also für die Vielfalt. Also Google, ne? Und wem gehört Google? Ja. Denk mal darüber nach. Wollen die jetzt kommt's, jetzt kommt's. Chefredakteurinnen mit und ohne Migrationshintergrund in deutschen Medien. Mit Migrationshintergrund 6,4. Ohne Migrationshintergrund 93,6. Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland 25,5. Mit Migrationshintergrund 47,5. Ohne Migrationshintergrund. Das bedeutet, White Supremacy and Fascism is well and alive in Germany. Ja, aber kann es nicht sein, dass sie auch von außerhalb von Deutschland sich Fachkräfte ins Land holen? Niemals. So, müssen die Fachkräfte für Deutschland aus Deutschland stammen? Stand bei diesem ohne Migrationshintergrund nicht ein Sternchen und darunter stand irgendwie Österreich, Dänemark, Schweiz, irgendwie sowas? Ja. Aus Antidiskriminierungsgründen darf das Unternehmen Angaben über die Herkunft unserer MitarbeiterInnen nicht erheben, sodass ich ihnen ihre Fragen leider nicht statistisch beantworten kann. Scheiße, was? Oh mein Gott, ja. Die von Ihnen angefragten Daten existieren nicht aus gesetzlichen Gründen. Sehen Sie bitte die Tatsache, dass in den Häusern nicht nach dem Migrationshintergrund Ihrer Mitarbeiter gefragt wird, als ein Zeichen von Toleranz und guten Fortschritt in der Sache. Externes Rassismus pur! Colorblindness hilft doch nicht. Wissen wir doch. Ja, wenn man so Sachen ausblendet, dann kann man eben auch keine Statistik mehr draus machen. Ne? Weißt du was? Klar. Rassisten sind ja dafür bekannt, dass sie nicht auf Rasse achten. Ja. Bewertung der DJV-Resolution, mehr Vielfalt in Redaktionen mit dem Ziel divers besetzter Redaktionen. 20 neutral widersprüchlich, 4 negativ, 1 positiv. Ja, siehst du mal. Wie war das mit den SJWs, die irgendwo reingehen? Neutral widersprüchlich ist alles ja, positiv. Wenn anstatt dem Blau, wenn das noch ein bisschen rötlicher wäre, dann wäre das so violett, dann hätten wir violett und grün, das wären Gamergate-Farben dann. Weiß Bescheid. Das ist alles hier eine Psy-Op. Ja, das ist E-Mail. Cultural Appropriation ist das. Chefredakteurinnen. Me too. Warte, kannst du mal googeln in dem Dokument? Kannst du mal suchen in dem Dokument? Googeln in dem Dokument. Such mal, ob da Gamergate vorkommt. Ich will. Was suchst du? Was willst du denn? Gamergate. So. Kommt das drin vor? Warum soll das da drin vorkommen? Weil es immer vorkommt. Ja, ich wette, es kommt. Hier geht es um Journalismus und wir wissen ja alle, dass Gamergate überhaupt nichts mit Journalismus zu tun hat. Eben, schon gar nicht trotzdem. Mit ethischen Regeln. Sie dürfen sehen. Ja, ethischer Journalismus selber, bei irgendwelchen Leuten in den privaten Facebook-Gruppen rumschnüffeln und dann irgendwelche Hassvideos draus stricken. Ethnischer Journalismus. Ach so. Ethisch-ethnisch. Das hier Best Practice, ja. Best Practice für eine Ausschreibung. JournalistInnen der Zukunft muss politische Sprache beherrschen. Hautfarbe egal, ja. Berichten Sie für die ganze Gesellschaft. Ja, eben das. Was machen denn all die Hengames und Siebels und Ferdas? Einfach die berichten gegen die Gesellschaft. Ich meine, da kommt gerade echt Karajatalk als Positivbeispiel. Also Karajatalk hat sich nicht mit Funk auf eine zweite Season einigen können. Diverser sucht Diverse zum Diversifizieren. Ich habe die aber schon auf Tele 5 gesehen, meine ich. Oh, scheiße. Karakaya Talk auf dem ist innovativ. Und das Wort ist rassistisch. Ja. Und repräsentiert also politisch engagierte junge Menschen. Anderes Wort für komplett verblendete, postmodernen Geschwulte. Rassenlehre. In der letzten Folge hat auch wieder eine gesagt, wie schön das ist, wenn die Schwarzen und die Weißen verschiedene Sachen haben. Also so Clubs oder... Wenn die sich halt da ist es ein Safe Space für die Schwarzen, wenn die unter sich sein. Oh hey, safe Space wie that Safe Space? Mhm. That Safe Space.net. Oh. Und für die müssen die nicht mal Miete bezahlen für den Safe Space. Das ist der Wahnsinn. Also das ich will noch mal dran. Dass die Leute das nicht wissen, nee, bitte mal eben OPEX nicht. Dass die Leute das nicht reihen. Dass genau dieses Ding. Sie berufen sich ja ganz gerne mal auf diese Civil Rights in Amerika, aber genau das ist das Ding, wogegen die gekämpft haben. Weil dieses Ding, dass jeder seinen eigenen Bereich im Restaurant und im Bus und so hat, das hatten die da. Und das wollten die aber nicht haben. Und deswegen haben die Civil Rights Movement gemacht und nicht bei eure Scheiße jetzt, die das alles wieder zurückdreht und das dann Fortschritt nennt. Meine Güte, ey. Ja, und was ich sagen wollte, ist, dass der Kanal Funk von GZ, Rundfunkbeitrag, finanziert wird. Ja. Yeah, funky. Tja. Ja. Holen Sie sich Expertise und Zugänge. Stellen Sie unsere Vereinsmitglieder ein. Geben Sie uns Geld. Man hat mir auch erzählt. Ja, wie war das mit den SJWs? Oh mein Gott. Gibt's gar nicht. Wir kommen zur Blattkritik oder führen Workshops durch. Da hätte ich ja voll Bock drauf, wenn ich irgendwo für eine Zeitung schreibe. Und dann kommt da die Karakaya-Tante mit der Ferda um die Ecke, um mir zu erklären, dass ich ein Rassist bin. Ja. Das wäre genau das, was meine Motivation für die Arbeit richtig erhöht. Und das hier triggert mich ja richtig. Also von den besten Lernen. Die britische BBC liegt am Welt. Am weitesten vorn, wenn es um Diversitätsstandard für Personal und Inhalte geht. Ja, die haben ihre, es gibt Quoten für Redaktionen und auch alle, die auf dem Bildschirm zu sehen oder im Radio zu hören sind. Genau, ja. Und was ist passiert? Die BBC hatte Doctor Who, die BBC hatte Sherlock, das waren zwei der größten Serien überhaupt, mit den, die sie teuer verkaufen konnten, wo es an diesen ganzen Verwertungsgeschichten viel Geld verdient haben, obwohl es ein öffentlich-rechtliches Format ist. Und da haben sie sich gedacht, nee, wir sind jetzt nur politisch, wir scheißen jetzt allen Leuten vor den Latz, wir machen jetzt nur noch politischen Bullshit und haben Quoten für alle Leute, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Hier schreiben sie es sogar hin. Und bei allen anderen Stellen ist sowas eine Verschwörungstheorie. Und hier sagen sie, ja, die liegen weltweit vorne. Die haben jetzt schon Quoten für alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wir wollen auch eure Kultur gar nicht verändern oder kaputt machen. Wir wollen nur Quoten für das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist oder im Radio zu hören ist. Wobei ich mich frage, wenn ein schwarzer Mann im Radio spricht und es hört niemand zu, ist er dann noch schwarz? Vielleicht, ja. Guck mal, was er erzählt. Ne? Vielleicht sagen die dann auch, dass sie so klischeemäßig sprechen sollen, wie beim Black Panther. Das ist ja auch ein total empowernder Film, obwohl die Leute irgendwie reden wie frisch aus dem Busch. Also. Oder diese BBC Troja-Verfilmung, wo alle Griechen und Trojaner schwarz waren. Mhm. Vor allem, wieso verstehen diese Leute immer noch nicht diesen ganz einfachen Punkt davon, dass sie sich ein westliches, von Weißen vorher so im Großteil halt bevölkerten Bereich anschauen, wie Deutschland zum Beispiel. Oder ja, ne, und dann gehen sie hin und sagen, hier sind Weiße. Hier sind mehr Weiße als Nicht-Weiße. Bitteschön, da ändern. So, wenn du jetzt nach Afrika gehst, da werden dann genauso Weiße irgendwie als die Ausnahme betrachtet und sind auch irgendwo komisch und ja, diskriminiert dagegen. Aber ja, da ich will es mal vorlesen, weil das ja echt ein Interview ist mit der Tante auch noch von der BBC, von der Creative Diversity. Creative. Total kreativ. Kreatives Bunt machen, oder wie? Ja. Ausmalen. Wie wird die Quote der BBC festgelegt? Ja, ich will nochmal das hier lesen. Quoten geben unseren Mitarbeiterinnen und Führungskräften ein Ziel, das sie anstreben und einen Rahmen, in dem sie arbeiten können. Aber ja, ey. Sie stellen sicher, dass der bei der BBC dafür verantwortlich ist, dass unsere Inhalte, unsere Belegschaft so vielfältig sind, wie sie sein sollen. Dass Teams verstehen, worauf sie hinarbeiten sollen, nämlich auf Anteile von Leuten, was ihre Hautfarbe sind. Und was macht das mit Kreativität? Das ist doch auch die Frage. Ist sowas wie Monty Python bei der BBC noch möglich? Nee, nein, absolut nicht. Definitiv nicht. Also, und Kreativität geht jetzt noch so weit, dass man von Vielfalt auf Diversity kommt. Da schreibt man Kreativität davor und dann ist es kreativ. Ja, da überlegt man sich dann, was habe ich gemerkt bei Dr. Who dann? Wenn sie mit einem Mann redet, und ist es positiv, dann weißt du halt schon, dass er sich als homosexuell herausstellt. Ist das so, Mann? Unsere Quoten werden laufend angepasst, zum Beispiel, wenn sie erreicht wurden. What? Dann der Ofenschraub wieder hier. Ernsthaft? Alter Schwede, ey, ja. Na, Stück für Stück, ne? Salami-Taktik oder so. Das ist ein verfickter Satz. Unsere Quoten werden laufend angepasst, zum Beispiel, wenn sie erreicht wurden. Dann werden sie hochgeschraubt oder was? Wir können den Hals nicht voll kriegen. Klar, immer Salamitaktik, immer ein Stückchen. Oder wenn neue Leute nur 2% verfolgt werden sollen. Es ist nie genug, es ist verdammt nochmal nie genug. Ja, genau. Hier wird die Quote festgelegt. Wir haben. Chris, du kannst einfach nicht weiße, nicht männliche, nicht Atheisten nicht leiden. Ich glaube, die haben Bane falsch geschrieben. Bane schreibt sich mit N. Crashing this economy with no survivors. Das wird ihnen noch das Rückgrat brechen. Wie stand an der Scheune? Ja, alle Tiere, the diversity rises. Keine Führungskraft kann befördert werden, ohne nachzuweisen, was sie effektiv getan hat, um unsere Diversity-Ziele zu erreichen. Das ist ein Kult. Ja. Klingt wie der Aufnahmeantrag bei Scientology. Wie werden Daten übers Personal gesammelt? Hey, cool, das wird hier von interkultureller Kompetenz als Einstellungsmerkmal. Aber das bedeutet alles nur gleiche Rechte, das bedeutet alles nur Chancengleichheit, das ist alles nur, um die furchtbaren Benachteiligungen wieder auszubauen. Wir haben eine Belegschaft, die zu 15,2% divers ist, also haben wir das Ziel erreicht. Aber aus der Sicht von einzelnen MitarbeiterInnen kann die Erfahrung je nach Abteilung eine völlig andere sein. I can't even. Wir arbeiten deshalb daran, ein wirklich inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, damit ein gutes Betriebsklima herrscht. Mit Befragungen, Inquisition, Vorgaben, Quoten. Ja, wird sicher funktionieren. Neue Deutsche. Ach, Scheiße, ey. Neue Deutsche. Kannst du noch mal hochgehen zu dem, wat, ob das wirkt? Da steht was von Wirkung? Ja, funktioniert die Diversity-Strategie? Ja, diese Strategie verhält sich zu guten Dingen in der Gesellschaft wie Chlorbleiche zum Coronavirus. Also die haben da, wird jetzt beim Überfliegen kein einziges Mal erwähnt, ob der Laden jetzt genauso gut, besser oder schlechter läuft. Nee, der läuft natürlich der besser. Der läuft beschissen, der Laden. Habe ich ja gerade gesagt. Da steht nirgendwo davon drin. Woher wollen die dann wissen, ob diese Diversity-Strategie funktioniert? Die hatten zwei der wichtigsten Properties überhaupt in der Unterhaltungsindustrie und die haben sie komplett runtergewirtschaftet mit ihrer Scheiße. Also nichts mehr wert. Hier wäre dann in einer ehrlichen Analyse der Situation schon sinnvoll zu. Ich meine, gut. Ja, die schieben das natürlich. Ich sag ja nichts mehr. Die schieben das natürlich auf die Dummen, die es nicht rallen, ne? Die es ablehnen, weil sie Frauen hassen. Ne? Darauf schieben die das natürlich. Schieben das natürlich nicht auf sich selber und ihre Fehler. Nee, die anderen sind doch immer schuld. Ja, alle hassen die Sachen, weil Frauen drin sind jetzt. So ein angebotsorientiertes. Oh. Um Adorno etwas anders zu zitieren. Wer läuft, ist nicht wütend. Also der Laden soll nicht laufen, der soll stillgelegt werden, denn dadurch wird der Kapitalismus lahmgelegt in irgendeinem Teil. Denn so und so können sich Leute ja befreien, indem sie diese ganzen Feinheiten in Kulturen bemerken. Das ist wirklich so die Intention dahinter. Das ist nicht so, dass ich mir das so ausgedacht habe. Das wird den Leuten beigebracht. Die bekommen beigebracht, kritische Theorie zu verwenden, um eben alles, was hier aufgebaut ist, irgendwo zu hinterfragen, bis gar nichts mehr da ist und keine besseren Alternativen zu haben. Wenn sie solche Gespräche führen wollen und MitarbeiterInnen sich öffnen sollen, müssen sie geschützt werden. Man muss sicherstellen, dass sie keine Angst haben, deswegen ihren Job zu verlieren. Das braucht vor allem Vertrauen. Ja, und es braucht Führungskräfte, die sich verletzlich zeigen. Ja, ist klasse, ist gut, ja. Aber ich war der Meinung, wir brauchen auch eine Unconscious Bias. Huh? Ja, ehrliche Gespräche über Ethnizität, ja, in Klammern Race, und unbewusste Vorteile, Unconscious Bias führen. Ja, ehrliche, genau. Gespräche über Ethnizität, seid ihr die fucking IB oder was? Schwierige Gespräche, das kann ich mir vorstellen. Oh mein Gott, schwierige und ehrliche Gespräche. Ja, aber das Ding ist halt, die sind nicht die tun mir aber leid. Diskriminierungserfahrungen. Weißt du, die IB lässt auch Leute über Diskriminierungserfahrungen reden, halt von Weißen. Also ist sie die IB. Guter Punkt, Chris. Was das hier heißt, ist nichts anderes als Race is real. Ja. Ja, und das bedeutet natürlich, ehrliche Gespräche wird natürlich über das Weißsein, wird ehrlich und hart gesprochen. Ja, ich kann mir so vorstellen, wie die Vorteile von Weißen. Hier, Willi, komm doch mal bitte zum Gespräch. Ja, jetzt, sofort. Es wird noch schlechter, wir sind gerade nur bei Seite 25 da in dem Dreh. Bei Seite 60 geht es um die Übersicht von Themenblöcken. Also da geht es so 60 richtig Seiten? Um Zeug. Nee, das sind nicht 60 Seiten insgesamt, das gibt es viel mehr Seiten, also so 70 Seiten. Aber zum Schluss hin kommt nochmal so eine Übersicht über die einzelnen Themenblöcke, die sie ausarbeiten wollen. So, das ist ein ziemlich krasses Ding, Alter. Das sind viele, viele, viele Blöcke. So, und da gibt es unter anderem so Sachen wie hier die deutsche Brille, ja, wie der Deutsche mit Sachen umgeht und wie er das betrachtet, um dann in interkulturellen Kommunikationen dem Deutschen beizubringen, wie er sich öffnen soll für Kulturmarxismus. Ist so, nee, Alter, nee. Ach. Ja, so viel zum Thema, die SJWs, die kommen doch nirgendwo rein, das ist eine Verschwörungstheorie. Gibt es ein gutes Beispiel dafür, wie Diversität wirkt? Eine Sendung, die für uns wirklich viel bewegt hat, ist Doctor Who, in Klammern, die wir komplett runtergewirtschaftet haben, die richtig beliebt war, die jetzt nur ein Scheiß ist, den kein Mensch mehr sehen will. Inklusive die ganze Geschichte davon, die wir komplett auf den Kopf gedreht haben, weswegen kein Mensch mehr Bock darauf hat. Ein 50 Jahre altes Programm, genau, von dem wir nichts verstanden haben, was eine Frau erfunden hat, aber was uns vollkommen egal ist. Weil wir behaupten jetzt, es wäre nicht divers genug. Dass immer einen männlichen Doktor in der Hauptrolle hatte. Ja, und jede Menge Frauen drumherum, die auch nicht unwichtig waren. Wir haben einen neuen Regisseur für die Sendung eingesetzt, der wiederum eine asiatische Kollegin als Produzentin eingestellt hat, die dann ein Team rekrutierte, das eines der vielfältigsten Teams war, das wir hatten. Und wir haben nur noch scheiß Storys geschrieben, die politisch motiviert waren, mit Predigten. ist ja der letzte Satz mit dem Ergebnis, dass wir bei vielfältigen Publikumsgruppen wirklich deutlich dazugewonnen haben. Was bringt mir das denn, wenn ich bei einer 0,2% großen Zuschauergruppe deutliche Zugewinne habe und bei den anderen 99,8% halt dreiviertel Einbruch? Das ist vor allen Dingen eine absolute Lüge. Also das möchte ich mal sehen, welche Zahlen die dafür benutzen, weil nach allen normalen Zahlen ist diese Kacke abgeraucht wie sonst was. Und also, ist auch komisch, woher weiß denn die BBC das? Also müssen die Leute da angeben, welche Sexualität sie haben oder Hautfarbe, Ethnizität für die Quoten oder wie? Die Umfragen machen vielleicht schon, aber das können sie wirklich nur mit Umfragen rausfinden, glaube ich. Oh nee, nicht noch 100 Seiten von dem Scheiß, oder? Ja, das sind keine 100 Seiten von dem Scheiß, das sind nur 70 Seiten. Das sind wir 68 sind nur, zu viel. Ja, 68 Seiten insgesamt. Nicht zu viel, 68. Ach so, ja. Und 70 sind insgesamt. Ja, ja. Aber ja, das ist sonst echt, ich meine, das ist echt sonst viel zu lang, das alles durchzugehen. Der eigentliche Kernteil wäre noch prägnanter mit Stichpunkten bei Seite, keine Ahnung. Viel zu lang, das sind 80 Seiten. Bei Seite 57. Das liebe ich vor allem hier. Kompetenz bzw. Behinderung, Religion. Kompetenz bzw. Behinderung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Was, hieß es nicht aber Kirkiaki oder irgendwie so? Die Unterdrückung von allem irgendwie, von Kompetenz? Ja, von die Kiriaki, ja. Kyriaki oder irgendwie Kyriaki, so. Glaube ich. Teriyaki. Nee, Kyriaki. Nicht Kritaraki. Kyriaki. Kyriaki. Ja, genau. Das ist Kyrie ist Herr auf Altgriechisch. Das ist etwas Katholisches, oder? Mit der institutionellen Diskriminierung und Intersektionalität als Herrschaftsform, nee, als Unterdrückungsform der Herrschaft. Das, was war das? Das Recht, sich zu äußern? Ist es an das Recht, verstanden zu werden, gekoppelt? Was? Oh, does that work? Oh, Naika Furutan, die kennen wir auch schon zur Genüge hier. Ich immer glaub, die gleichen. Das ist angelehnt an das, von, ich weiß nicht, von wem das ursprünglich ist, aber Christopher Hitchens hat das häufiger mal gesagt. It's a right of people to speak and a right of people to listen. Ja, das meinen die aber nicht. Das meinen die definitiv nicht. Niemals. Hitchens würde sich nicht die meinen das Recht der guten, diversen, besseren Menschen, sich zu äußern und die Pflicht der furchtbaren Untermenschen, denen zuzuhören, ihre Privilegien zu checken. Das meinen die. Es wird auf jeden Fall interessant. Jetzt kommt hier das Ergebnis der Gesinnungsschnüffelei. Okay, also einfach nur, damit Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, der Unterschied zwischen moderne Linke und moderne Rechte ist. Moderne Rechte sagen, die Minderheiten gehören ausgelöscht. Die Linken sagen, die Mehrheiten gehören ausgelöscht. Ja. Ja, aber don't call it Hufeisen. Also. Ja, ja. Ja, ja, aber ja. Die setzen hier ja, Ethnizität in Anführungsstrichen, ne? Deswegen ist es ganz was anderes. Hufeisen ist ein Kreis. Ihr habt das zuerst gehört. Natascha Strobel. Ach Gott, das ist ja ein Who is Who, der Dunja Halali. Deutsche Brille. Mhm. Gleich kommt noch was von Hengame und Sibyl. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, wir sind noch nicht dabei. Fazit. Das reicht ja schon, ey. Allein dieses BBC. Das ist ein Horror bis jetzt hier. Das wäre eigentlich schon was, wo sie sich eigentlich sagen müssten, lass uns die Scheiße lieber abblasen. Aber. Ja, Hengame ist nicht drin, habe ich gerade gesucht, ist nicht drin. Oh. Das kann auch. Verrückten würden die doch da gar nicht reinlassen. Die kann das doch gar nicht so vernünftig formulieren, dass wir da hinterher mit rausgehen können. Ja. Fazit. Ja, ja, wir kommen schon langsam zum Fazit. Ich heiz mich auf, es wird wärm. Ja, in dem Literaturding, da könnte sich wahrscheinlich Ebel auch abarbeiten. Ja, das Fazit ist natürlich, ja. Hier ist alles ganz schrecklich in Deutschland und wir müssen dringend mehr Geld haben für die neuen deutschen Medienmacher und die richten das dann schon mit ihren Workshops und Practice, schreibt man das nicht mit C? Auf geht's. Hier, Seite 54, es wird warm. Ah, ja, Mann, Klimawärmung. Das läuft. Ja. Da, guck, da. Da, Schaubild, theoretische Konzeption der Untersuchung. Da, das ja, sind das so zeigt coole. Die ganze Verwirrung. Ne? Also das, was ihr da seht, das bin ich, wenn ich versuche, darüber nachzudenken. Dieses runter, hoch, schräg, alles hängt mit allem zusammen. Das hängt nicht mal alles mit allem zusammen. Das ist immer eine komplette Konvulsion. Das ist einfach nur so, der erste Punkt hängt mit zwei zusammen, der zweite mit zwei und der dritte mit zwei. So. Ja. Und es geht schon los mit kritisch. Und da hätte ich jetzt eigentlich nochmal den James Lindsay von letzte Woche mit so einem, dass dieses kritische Ding immer nur von anderen kritischen Dingen geschlagen werden kann und dass es deswegen ja quasi unfalsifizierbar sich selbst verstärkend ist, wo nichts anderes mehr reinkommt und das und ihr rennt dann los und erzählt anderen Leuten was von Bias. Das ist so geil. Ach ja, jetzt wird's spaßig, Mann. Mit dem Angriff von Stichpunkte hier, mit den ganzen Modulen, was sie so alles ausgearbeitet haben, nochmal zusammengefasst. Ja, mit dem Angriff von Joey. What the fuck? Kriterien. Warte, nein, geh bitte hoch. Ich habe das Wort noch nie gesehen, bitte. Rassifiziert benutzen die doch schon lange. Ja? Rassifiziert gibt es schon lange. Ja, da, Kriterien. Rassifizierte Medienberichterstattung wird genannt. Selbstkritische Betrachtung der eigenen Berichterstattung. Aktive Suche nach neuen Geschichten. Rassifizierte Medienberichterstattung. Das versteht man nicht darunter. Ja, das kennen wir aber schon. OPEX. Ja, häufiger mal mitmachen hier. Steht hier drin. Lame. Okay. Glauben die Leute, ich sei verrückt, nur weil ich sie um 3 Uhr morgens auf der Straße anschreie? Ja, sie haben schon ein ziemlich festgefahrenes Weltbild. Den Eindruck habe ich auch. Ja, das ist crazyfizierte. Viel Platz für irgendwas anderes ist dann nicht mehr so. Besessenheit hier. Ja. Die geben dir sogar die Quellen an. Ich hoffe, Abel gibt in seinem Buch auch die Quellen an. Immer. Tja. Quelle die Quellen der Weisheit. Ja, und hier haben wir ein weiteres Gesetz, das während Corona mehr oder weniger lautlos durchgewunken wurde, nämlich strafrechtlicher Schutz. Das war aber schon länger in der Mache. Ne? Also da hatten wir ja auch schon drüber berichtet, als es das kam aus dem Bundesrat. Da hatten wir schon drüber berichtet, als es aus dem Bundesrat kam. Ja, aber jetzt ist es halt beschlossen worden, strafrechtlicher Schutz bei Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Symbole. Was ich gar nicht bedenklich finde, dass wir eine irgendwie übernationale Organisation jetzt nicht mehr lächerlich machen dürfen oder ihre Fahne verbrennen oder irgend sowas. Die haben wir damals gesagt, oder an die Freude, du mieses Stück Scheiße. Ja. Das können wir jetzt nicht mehr sagen. Also, die Grenzen des Sagbaren schon wieder verschoben. Die Fahnen sind ja sowieso auch schon nicht mehr brennbar, oder? Naja gut, die Israel-Fahnen beim Al-Quds-Tag in Berlin. Ja, gut, da war dann auch was Pech draufgespielt. Die malen sie aber selber, denke ich mal. Ja, aber wie gesagt, Majestätsbeleidigung und all die Sachen, die mir dabei so an Assoziationen kommen. Alles nichts Positives. Ich finde, es hat schon was Autoritäres. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht lese ich da zu viel rein, aber weißt du, du hast so diese. Ich meine, ich habe jetzt den Gesetzestext nicht mehr ganz vor Augen, aber ich meine, da steht nur Symbole und Flaggen der EU. Also die EU selbst steht, glaube ich, nicht drin. Aber hier steht damit, bei Verunglimpfung der EU. Ja, aber für mich also ist halt ein Staat der Opposition kaputt machen möchte, der hat halt bei mir einen ganz niederen Standpunkt und sozusagen Symbole heilig zu erklären, finde ich richtig ekelhaft. Also gut, die deutsche Flagge darfst du zum Beispiel auch nicht verbrennen, das durftest du aber auch, glaube ich, noch nie hier in Deutschland. Also. Ja, aber ich finde es richtig. Ja, aber ich finde, also die Nationalflagge hat für mich nochmal einen anderen, auch historisch gewachsenen Punkt irgendwie. Und halt die EU ist ein bürokratischer Scheiß, der irgendwie übergestülpt worden ist. Ich bin da ja völlig bei euch. Also meinetwegen soll man auch die deutsche Flagge verbrennen können. Das ist mir völlig Latte. Aber ich meine, dass das so in dem Gesetzestext steht. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so sicher. Wenn die Merkel die Fahne wegräumt, dann kann ja auch ein strenger Merkel-Fan kann die ja dann auch anzünden wollen. Das ist ja auf derselben Linie. Ne? Ja, sollten wir noch einen gucken oder ich habe mir nichts angeschaut davon. Ich weiß nicht, ob nee, ich auch nicht. Okay. Also es ging mir nur um die Sache, den Beschluss. Genau, jetzt dieses hier. Oi. Was denn Fehlinformationen? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Trinken Sie Desinfektionsmittel? Nee, in diesem Fall hat es nämlich ein Politiker von der liberalen Partei in Ungarn erwischt. Und so. Deswegen ist das auch ganz groß rumgegangen in meinen Zirkeln, also jetzt so bei der FDP. Und ja, also hier stand nicht genau drin, was der Herr da jetzt behauptet haben soll oder ob er überhaupt was behauptet hat. Auf jeden Fall wurden er und verschiedene andere Leute da jetzt ja in Gewahrsam genommen, angeblich, weil sie halt, also in Ungarn ist das, ne, weil sie halt angeblich irgendwelche Fehlinformationen verbreitet hätten. Und ja, also mir ist eigentlich vollkommen egal, was die Leute gesagt haben. Das ist einfach nur so dieses Ding, wo man dann einfach mal wieder sieht, hier in Deutschland regen sie sich auch tausendfach darüber auf, dass ja angeblich alle Leute hier irgendwie von Russland und was weiß ich nicht was irgendwie aufs Glatteis geführt werden und dass man da irgendwie politisch gegen vorgehen müsste. Und hier haben sie das dann und regen sich natürlich auch darüber auf. Ich meine, hier in diesem Fall zu Recht meines Erachtens nach, aber sollten sie vielleicht auch mal ein bisschen auf sich selber schauen und mal einsehen, dass dieses mit den vielen Informationen, in Anführungsstrichen, so wie das hier meines Erachtens auch richtig steht, halt eben bei uns auch gilt, so, ne? Das müsste man auch mal in Anführungsstrichen setzen. Also, das mag ja alles sein, dass man da natürlich zu gewissen Dingen ja auch faktische Aussagen halt treffen kann und andere Sachen sind richtig und andere Sachen sind falsch. Aber dann gibt es ja immer noch genug Leute, die sich da auch mal irren können und gar nicht was Falsches erzählen wollen, sondern einfach nur keine besseren Informationen zur Hand haben oder was weiß ich nicht was alles. Und deswegen dieses politische Vorgehen gegen Fehlinformationen ja, halte ich für sehr kritisch. Und nicht nur, wenn es den Orban macht. Apropos Fehlinformationen, ich hatte den alten Gesetzestext im Kopf. In dem neuen steht drin, tatsächlich, man darf die EU nicht verunglimpfen. Haram. Oh oh. Ja, was heißt verunglimpfen? Kritisieren darf man sie hoffentlich weiterhin. Ja, und wer entscheidet das? Das ist Hate Speech. Ja, was ist mit Brexit? Ist das auch Verunglimpfung der EU? Ja, wer wären die ganzen Brexit-Gegner, Brexit-Befürworter, wären das Verunglimpfer der EU? Es ist nicht direkt dieses, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, aber es geht in diese Ecke und das macht dann die Leute, die sowieso schon auf so einem Trip davor waren, von wegen EU will uns alle kontrollieren und so, die werden jetzt noch härter darin bestärkt sein. Und dann wird das sich wieder hochschaukeln und dann gibt es noch härtere Gesetze eventuell und dann noch härter und noch härter. Ja, das ist, oh Mann, Mann, warum erkenne ich das und Leute, die solche Gesetzesgebungen machen, nicht? Wieso? Ja, der Orban, der hat sich ja Sonderrechte geben lassen und hat angekündigt, Ende Mai wird er sie wieder abgeben. Mal gucken, ob er es macht. Ja, Brexit, da war doch was. Ach ja, im Juni ist Ende im Gelände. Wenn bis dahin kein Vertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zusammengeschustert wird, gibt's den No-Deal-Brexit, den alle immer befürchtet haben. Aber irgendwie schreien sie jetzt deswegen gar nicht mehr so viel rum. Aber naja, die Verhandlungspositionen sind nach wie vor die gleichen. London fordert ein Freihandelsabkommen. Zumindest so eins, wie es Kanada hat. Das wird als absurd bezeichnet, weil Kanada ja physisch so weit weg liegt, dass da halt gewisse freiheitliche Handelsbestimmungen, die dort anwendbar sind, ja für Großbritannien nicht anwendbar wären, weil die einfach so nahe liegen, dass sie eine direkte Konkurrenz wären gegenüber europäischen Ländern. Kann sich jetzt jeder selber überlegen, wie weit man dieses Argument gewichten kann. Die Europäische Union fordert, die britische Regierung soll sich verpflichten, die europäischen Umwelt- und Sozialstandards sowie die Regeln für staatliche Beihilfen denen der Europäischen Union anzupassen oder weiterhin beizubehalten. Was ja irgendwie dem Grundgedanken vom Brexit widerspricht, ja, weil da würde halt in verschiedene staatliche Souveränitätsrechte eingegriffen, die ja quasi der Grund für den Brexit überhaupt sind. Und die haben sich also quasi kein Stück von ihren Verhandlungspositionen fortbewegt. Jetzt in der dritten Verhandlungsrunde und es gibt halt noch eine vierte. Und dann ist nächsten Monat vorbei und mal gucken, was passiert. Eine Sache, auf die sie sich geeinigt haben, ist, dass sie sich nicht darauf einigen können, wie das mit der Fischerei aussieht und dass diese Verhandlungen deswegen ausgelagert werden von den Brexit-Verhandlungen. Und weil die EU will weiterhin in britischen Hoheitsgewässern fischen dürfen, auch nach dem Brexit. Und Großbritannien sagt, wieso? Naja, das war halt noch eine weitere Forderung, die die Europäische Union immer an Großbritannien gestellt hat. Und wie gesagt, sie beharren halt beide auf ihren Positionen und natürlich gibt es noch weitere Details, aber es geht halt nicht um so Sachen wie, kann man jetzt noch in England studieren im Auslandssemester oder kann man überhaupt noch Waren liefern, handeln und sowas. Das wird weiterhin passieren. Die Frage ist halt nur, zu welchen Konditionen. England segelt jetzt in den Ozean. Die hissen die Segel und dann kann man nie wieder nach England. Ja, vielleicht nehmen wir das Argument ja ernst. Okay, wenn Kanada so weit weg ist, vielleicht hissen wir auch die Segel und entfernen uns physisch von Europa. Vielleicht kriegen wir dann das kanadische Modell. Genau. Deutschland verliert in Italien massiv an Ansehen. Fairerweise muss man dazu aber auch sagen, dass die eigene Regierung auch Ansehen verliert und generell alle so ein bisschen an Ansehen verloren haben, außer hier ein bisschen China, was ein bisschen was gewonnen hat. Und in Italien sind die Leute halt unzufrieden, wie das mit der Krise gelaufen ist. Also die Italiener fühlen sich immer weniger europäisch, heißt es in dem Bericht. Es herrschen zunehmende Desillusionierung über die Eurozone. Covid hat die Euro-Enttäuschung weiter verschärft. Weiß ich auch nicht. So, keine Ahnung. Ich bin mit Eurozone finde ich gut, aber ich, keine Ahnung, gemeinsame Wirtschaftszone finde ich gut, aber Superstaat finde ich furchtbar. Und gerade sieht es nach Superstaat aus. Und wenn dann Italien weniger davon begeistert ist, dann feiere ich das eigentlich. Also, ja. Ja, die Italiener haben große Schwierigkeiten, was ihre Finanzen angeht. Und die Welt schreibt dazu, dass sie jetzt wahrscheinlich von 130% auf 160% Staatsverschuldung rutschen. Und der Maastricht-Vertrag hat eigentlich 60% Obergrenze vorgeschrieben. Das Eingreifen der Zentralbank wird hier befürchtet, wird mittelfristig durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dieser Woche vielleicht erschwert. Es setzt den Anleihenkauf durch die EZB enge Grenzen. Zudem stößt die Praxis zunehmend auf Kritik. Ja, EZB wird immer mehr zum finanzpolitischen Ausputzer. Aber fest steht eben, dass die Italiener da ein Problem haben. Ökonomen spielen daher zunehmend mit dem Gedanken an einen Schuldenschnitt. Und vor allem die Schuldenquote Italiens müsste dringend sinken, meint Clemens Fürst, Präsident des Münchner IFO-Instituts. Deshalb spricht viel dafür, dass in einigen Jahren ein Schuldenschnitt kommt, meint er. Dieser soll so zu organisieren, dass keine Bankenkrise folgt. Ja, also sie befürchten jetzt in der Bankenkrise. Ich befürchte, dass das vielleicht noch weitergeht und die Eurozone damit auseinanderbrechen könnte oder so, aber da schauen wir dann nochmal. Auf jeden Fall steht Italien da so ein bisschen am Scheideweg momentan. Ja, und was ich an dieser ganzen Diskussion um Italien immer ein bisschen seltsam finde, ist jetzt die Covid-Krise jetzt mal außen vor gelassen. Ja, es geht ja noch um andere Sachen. Bei den ganzen Anleiheprogrammen, die wir gerade laufen lassen, ist die Staatsverschuldungsquote kein wirkliches Argument zu sagen, das ist einfach so zu sagen, Italien steckt in Schwierigkeiten. Ein weiterer Punkt ist, dass Italien eine sehr, sehr geringe Auslandsverschuldung hat, im Gegensatz zu fast allen anderen Staaten, die hohe Schuldenquoten wie Griechenland beispielsweise. Und da passieren dann Sachen wie, Italien kann quasi mit durch das Vermögen, durch das sehr hohe private Vermögen, was Privatpersonen haben, kann da sehr viel mehr kompensieren als andere Staaten. Und das machen die in Italien ja auch öfters mal. Und deswegen halte ich dieses ganze Rumgeblöke um Italien sehr für übertrieben. Ja, ganz aus dem Fokus gelassen wird Spanien. Meiner Meinung nach ist Spanien in einer sehr viel schwierigeren Situation als Italien. Aber Spanien ist natürlich auch nicht so groß wie Italien, volkswirtschaftlich. Ja, es ist am Ende des Artikels. Und natürlich machen die Spanier ja auch so sympathische Dinge wie Experimente mit bedingungslosem Grundeinkommen und so. Warum soll man die dann gerade kritisieren? Ne? Warum soll man nicht die Italiener kritisieren? Die haben ja sogar so eine unsympathische Regierung gerade. Also dieses Wirtschaftsgebäsche auf Italien, ja, ich meine, es ist nicht Gold in Italien, aber es ist auch nicht so krisenhaft, wie es immer dargestellt wird. Vor allem die Gründe immer, warum Italien so schlimm darstellen würde, keine Ahnung, die Korruption ist ein größeres Problem in Italien als die Staatsverschuldung. Ja, ja, es ist am Ende noch, dass wir eventuell auch Staaten direkt helfen könnten. Und dann wird natürlich gemeint, dass Deutschland da... Ja, zu dem Anleiheprogramm vielleicht noch eine Sache. Da hatte ich ja schon über das Gerichtsurteil berichtet. Und nur noch mal, um zu sagen, das hat jetzt zur Folge, dass die nächsten 3 Monate gar nichts passiert. Und in den 3 Monaten halt noch mal dieser administrative Genehmigungsprozess mit Einbeziehung der Bundesregierung stattfinden kann. Und wenn er stattgefunden hat, geht alles weiter so wie bisher. Allerdings gibt es halt viele Leute, die das interpretieren, dass diese Entlastung, die dieses Bundestagsgremium da geben muss, damit das alles administrativ rechtmäßig verläuft, dass die das formal nicht geben dürfen und dass das der Grund wäre, warum man das beim letzten Mal auch einfach diesen Schritt ausgelassen hätte und dass das halt quasi verklausuliert aus diesem Gerichtsurteil zu lesen wäre. Und ja, da muss man das deswegen das ganze Anleiheprogramm in 3 Monaten aufhören würde, theoretisch. Ich glaube es nicht. Ich habe auch schon mehrere jetzt Artikel darüber gelesen, dass es eben eigentlich auch unsinnig ist, diese Entscheidung von der EZL, vom Bundesverfassungsgericht, ja, etwas weltfremd wäre, so ungefähr. Ja, was heißt weltfremd? Der Punkt ist der, Sie können nicht einfach sagen, stopp das sofort. Ja, weltfremd in der Form, dass eben die EZB nicht nur für Stabilität, sondern auch für Prosperität zuständig ist. Was das Gericht machen kann, ist, die können die Leute dazu zwingen, den Prozess einzuhalten, den sie sich ja selber erst einmal auferlegt haben. Das kann das Gericht machen und das hat das Gericht jetzt gemacht. Und das hat das mit einer sehr seltsamen, also was heißt mit einer außerordentlichen Erklärung nämlich gemacht, dass nämlich das Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht nachvollziehbar wäre und extreme Grenzen der Unanwendbarkeit aufweist. So. Und das deswegen, so, das ist halt der Punkt. Das Verfassungsgericht kann nicht einfach sagen, das Anleiheprogramm muss gestoppt werden, das ist verfassungswidrig, das ist ja nicht das, was Sie sagen. Sie können nur sagen, es muss dieser Prozess eingehalten werden. Aber Sie wissen wohl im Hinterkopf, dass der Prozess nicht eingehalten werden kann, weil er scheitern wird an den formalen Bedingungen. Und deswegen kann man das so interpretieren. Ich tue es aber nicht, aber ich gebe das jetzt so nochmal wieder. Ja. Die Ölmärkte sind weiterhin in Aufruhr. Weiterhin läuft das Programm, dass die Saudis quasi die Kapazitäten, die Lagerkapazitäten weltweit bis zum Rand füllen mit ihren Tankerflotten und mit ihren Förderkapazitäten. Es gibt weiterhin keine richtige Einigung, was Ölpreiskorridore angeht und Förderbeschränkungen oder sowas. Ist alles noch in der Verhandlung. Und Saudi-Arabien hat jetzt 2 Sachen gemacht, die sehr, sehr neu sind für Saudi-Arabien und sehr seltsam sind für Saudi-Arabien. Wie das System in Saudi-Arabien funktioniert, ist, dass das Öl vom Staat und der königlichen Familie verwaltet wird und umverteilt wird auf die Bevölkerung. Ja, also sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, sage ich jetzt mal. Nur natürlich eine ganz andere Form, sehr verkürzt ausgedrückt. Wie das genau heißt, ist mir jetzt gerade entfallen. Ich kann da gleich mal nachgucken. Einmal aber, mit Profis. Nein, Quatsch. Ja, Cost of Living Allowance, also quasi sowas wie Taschengeld. So, ja, also, aber das sind halt mehrere tausend US-Dollar-Äquivalente im Monat, die Saudi-Arabien. Aber hier verteilt 15%, ist das nicht Mehrwertsteuer oder was? So, ja, das ist der eine Punkt. Und die Mehrwertsteuer wurde vor 2 Jahren überhaupt erstmal eingeführt und auf 5% eingeführt im Rahmen dieses Programmes Vision 2030, wo der ganze Staat sich vom Öl verabschieden will und auf andere Arten und Weise sein Geld verdienen will. Ja, und jetzt wurde diese Mehrwertsteuer auf 15% erhöht, was schon mal sehr krass ist. Ja, vor kurzem erst eingeführt und jetzt direkt auf 15% erhöht. Und gleichzeitig wurde halt dieses staatliche Taschengeld gestrichen. So, das ist natürlich ziemlich schwierig, weil das wie der Staat in Saudi-Arabien funktioniert, so ein bisschen in Frage stellt. Vor allem die Sache mit dem Taschengeld, weil das Regime sich damit halt die Loyalität erkauft und sich weiterhin rechtfertigt. Und in diesem Artikel geht es um die Vereinigten Arabischen Emirate und die Auswirkungen, was das Ganze hat, weil ja, die ja so eingebettet sind und sehr viel wirtschaftlichen Kontakt haben. Und in dem Artikel selber, das Interessanteste daran fand ich an sich, außer die Fakten, nackten Zahlen, dass der Goldmarkt so ein bisschen beschrieben wird, also der Goldmarkt, wo Leute nicht mit Gold spekulieren, sondern Konsumgold, ja, weil das ja da eine sehr viel größere Rolle spielt. Allein deswegen ist dieser Artikel ganz lesenswert. Und ja, das Problem mit dem weltweiten Öl ist eben das, dass bis Saudi-Arabien und Russland sich darauf geeinigt haben, die Kapazitäten beide zu beschränken, weiterhin überall alle Tanks voll sein werden und die Nachfrage ja weiterhin gering bleibt. Das hat jetzt nämlich schon zur Folge, dass die Ölunternehmen, die halt nicht in diesem Einflussbereich liegen, sich überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? Sollen wir die Produktion drosseln? Wir haben hier ja Anlagen, die brauchen bis zu 3 Jahre, wenn wir die einmal runterfahren, bis wir sie wieder nutzen können, weil das einfach industriell so ist. Bei bestimmten Ölfördermaßnahmen. Wenn man einmal aufhört, das zu fördern, dann dauert das Jahre, bis man es wieder mit voller Kapazität betreiben kann. Und beim Fracking in Amerika ist es beispielsweise so, das ist ja besonders teuer. Das kann eine Zeit lang runtergefahren werden und wieder aktiviert werden, anders wie normale Ölquellen. Aber wenn sie einmal ausgeschaltet werden quasi, dann muss man quasi komplett neu mit dem ganzen Fracking-Prozess beginnen. Der geht relativ schnell, dauert bis zu 3 Jahre. Im Gegensatz zu einem normalen Ölfeld, wo es 10 bis 15 Jahre dauert, bis es bei voller Kapazität läuft. Es gibt auch welche, da geht es in 5 Jahren. Aber ja, also wenn diese Situation jetzt weiter so geht, kann es halt sein, dass wir in eine Situation laufen, dass die Ölförderkapazitäten weltweit so stark einbrechen, dass wir genau das Gegenteil der Situation bekommen, die wir jetzt haben. Ja, dass wir quasi die weltweite Nachfrage nicht mehr bedienen können, gerade wenn die Wirtschaften wieder anfangen hochzufahren. Und dass es dann halt bis 3 bis 5 Jahre dauert, bis sich die Lage wieder normalisieren kann, einfach aus physischen Gegebenheiten. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, das Öl wird, also wir werden wahrscheinlich keine Benzinknappheit sehen, wegen den ganzen Begebenheiten. Vielleicht doch. Ich glaube es weiterhin nicht, aber die Möglichkeit, dass das Szenario, was ich gerade beschrieben habe, eintritt, ist, könnte passieren. Vor allem, wenn noch irgendwelche Sachen passieren, wie, ich sag mal, irgendwelche Förderkapazitäten gehen auch noch kaputt, so wie es vor einiger Zeit war mit dieser Station in Saudi-Arabien, wo es einen Anschlag gab. Ja. Also Öl bleibt weiterhin spannend. Bullshit Ability as an honest signal of intelligent. Ja, Mann, das ist eine Studie, die... kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Ja, die zeigt auf, the ability to produce impressive and seemingly accurate bullshit is an honest and hard to fake signal of one's intelligence. Intelligence is a useful tool for seeking truth, but its primary purpose is computing how... Ja... Finde ich aber auch echt eine sehr sympathische These. Ja. Kann ich mich mit identifizieren. Ja, und 300 nächst- Folgen, ne? Alles gut zum 300. Clarifying the structure and nature of left-wing authoritarianism. Da habe ich auch neulich ein Buch gelesen, was auch um Autoritarismus sich halt gedreht hat und was halt auch wieder nur right-leaning ausgelegt war. Und hier haben sie eine Studie mit 6200 Propaganden halt durchgeführt und es sind halt drauf gekommen, dass halt sozusagen der autoritäre Fetzen in der Seele eines jeden Menschen vorhanden ist und dass halt manche das ein bisschen mehr haben und dass es halt genauso wie es Rechten halt auch linken Autoritarismus gibt und da bin ich auch schon, also in der Vorbereitung zu meinem Kulturmarxismus-Sonderstream, den ich seit Monaten oder schon Jahren ankündige, gehe ich halt auch auf Autoritarismus ein und die Studie unterstreicht halt was, was ich selber halt recherchiert habe und ich fand das halt ziemlich interessant. Also, und mehr dazu wird es in einem Sonderstream geben. Also, ja. Ja. Ja, guter Punkt ist mit den Autoritaristen. Finde ich. Ja, die Sonne ist am Schlafen. Okay, es geht um die Sonne und um Sonnenzyklen. Ich gebe erstmal direkt eine Empfehlung raus. Und zwar gibt es einen YouTube-Kanal namens Suspicious Observers. Observers mit 0 statt einem O. Ist vielleicht nicht für alle was, aber die machen so Sachen wie Space Weather, also Weltraumwetter und beschäftigen sich halt auch mit der Sonne und auch mit so Sachen wie den Sonnenflecken und magnetischen Interferenzen und dem Wechselspiel mit der Erde. Die haben auch einige eigene Theorien, die alle wissenschaftlich noch verarbeitet werden müssen, aber allein fürs Weltraumwetter ist das ganz interessant. Und auch wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, einfach mal, wie funktioniert das überhaupt? Hat sehr viel mit Magnetismus zu tun, ist sehr interessant. Es ist so, dass die Sonne einen ganz natürlichen Zyklus hat, dass sie zwischen 10 bis 15, hier im Artikel steht 11 bis 14 Jahre, ist ein Zyklus, in der sie aktiver wird, weniger aktiv wird, wieder aktiver wird, weniger aktiv wird, halt der ganz normale Zyklus. Und im Moment ist sie halt am Tiefpunkt des aktuellen Zyklus oder nahe des Tiefpunktes oder bewegt sich auf den Tiefpunkt zu. Sie ist auf jeden Fall sehr inaktiv, es gibt sehr wenige Sonnenflecken und das heißt nicht, dass es direkt kälter wird. Langfristig, wenn es ein langfristiger Trend sein sollte, was hier in dem Artikel jetzt langsam auch mal angemerkt wird, könnte es sein, dass die Temperatur über die nächsten 15 Jahre bis zu 2 Grad sinken kann. Also allein durch das, was wir weniger von der Sonne an Energie bekommen. Aber das ist alles sehr hypothetisch. Allerdings auch nicht neu. Darüber wird sehr viel, sehr lange spekuliert. Allerdings nicht so wie in den letzten Tagen, dass man auf einmal auf allen einschlägigen Nachrichtenseiten, ich habe jetzt einfach nur den Forbes-Artikel als Beispiel genommen, das berichtet sich. Das war eigentlich immer so eine Nischensache und auch immer so behangen mit so, ja, stimmt das? Ne? Vor allem hier in dem Artikel kommt das sogenannte Mondam-Minimum auch nochmal vor. Das ist eine Zeit gewesen, wo nachweislich halt die Sonne so wenig aktiv war, dass es halt Probleme gab weltweit mit der Nahrungsmittelproduktion und anderen Sachen. Und die Spekulation ist halt, wenn man halt wieder, dass es halt nicht nur den einen Zyklus gibt, wird aktiver und inaktiver innerhalb von diesen 14 Jahren, sondern dass es halt auch noch einen längeren Zyklus gibt und dass es sein kann, dass die Sonne halt über die nächsten Jahrzehnte immer kühler wird und deswswegen halt die Erdtemperatur dadurch beeinflusst werden könnte. Sehr faszinierend und vor allem sehr interessant, dass es jetzt so weitläufig über dieses Thema berichtet wird halt auch. Weil es, wie gesagt, an sich so einen leichten Verschwörungstheorie-Touch immer hatte. Zumindest in der Berichterstattung, die ich sonst gesehen habe, wenn es mal um dieses Thema geht. Ja, Eiszeit oder ja, zumindest schlechte Ernten oder so. Ne? Ne? Zumindest schlechte Ernten eventuell. Das ist auf einen Stern. Narconomics, How to Run a Drug Cartel. Das ist von einem Ökonomen geschrieben, wie man halt ein Kartell so richtig organisiert. Also es ist wirklich so ein Stück weit betriebswirtschaftlich geschrieben, was sozusagen das Kartell richtig machen kann, damit es erfolgreich ist und dann aber halt auch wie ein Staat eben verhindern kann, dass ein Kartell eben keinen großen Erfolg hat. Und es war sehr einhellend. Also die haben halt zum Beispiel, wenn sie Kokain als Beispiel genommen haben, dass es halt in verschiedenen Ländern nationale Lösungen gab, aber das Problem sich halt international einfach nur immer weiter verschoben hat und dass halt sozusagen nationale Lösungen oftmals halt gut umgesetzt werden und aber sich halt global gar nichts ändert. Und das Buch war auf jeden Fall erhellend. Also ja, also. Und Vergeltungsjustiz funktioniert halt nicht so richtig. Ich habe letztens eine lustige Doku gesehen über Kolumbien und das Anwesen von dem Escobar. Weil er hat sich nämlich irgendwie wilde Tiere dahin schaffen lassen. Jetzt hat Kolumbien Probleme damit, dass die einzigen wilden Tiere, die verblieben sind nach seinem Tod, nämlich die Nilpferde, sich jetzt anfangen, in Kolumbien auszubreiten. In den Flüssen. So abgefahren, wohin irgendwie Kokain führen kann. Das Vermächtnis von Escobar, Nilpferde. Ja, in Kolumbien. Im Chat wird gefragt, ob der CIA erwähnt wird. Der Alphabet-Suppen-Organisationen haben nichts mit nichts zu tun. Ja, ich muss auch einfach mal sagen, also das ist doch ganz einfach mit den Nilpferden. Da muss man einfach jetzt ein paar Krokodile noch in den See packen. Also, ich stelle, das ist total easy. Was, wenigstens war Escobar mit der Auswahl der exotischen Tiere, die er hatte, divers. Aber hallo, der hat einen Zoo, der dann auch später für die... Also ich halte das für einen so unglaublichen Lötsinn. Mhm. So. Sowas zu behaupten. Mich erinnert es an meine Zeit im Fantasy-Laden, als da war nämlich auch dann das Ding, dass die ganzen Zinnfigurenhersteller das Blei aus den Figuren rausziehen mussten. Ganz genau, das Blei, es geht um das Blei. Ne? Die müssen das Blei entfernen und die guten Sorten sozusagen, die verschwinden dann vom Markt immer mehr. Und ja, vor allen Dingen fand ich interessant den letzten Absatz. Da heißt es nämlich, dass in der industriellen Fertigung das Blei aus den Zinnverbindungen längst verschwunden ist. Ja. Und dass das mit ein wichtiger Grund dafür ist, dass sich die Lötstellen immer wieder losrappeln. Das wusste genau. Ich gar nicht so. Ja. Das hilft dem Zyklus. Es hilft dem Zyklus sozusagen auf die Sprünge, dass er eben ja dann nicht ganz so lang wird eventuell. Ne? Nicht schlecht. Also vor allem so Mikrovibrationen oder so, da kannst du die Sachen dann diese Lötpunkte prima mit lösen wieder. Und ich meine, kann man ja auch. Es gibt Lötzinn, was sehr leicht aufzutragen ist und sehr einfach. Und da ist halt Blei drin und Blei ist böse. Deswegen dürfen das nur Privatanwender nutzen und halt Industriefertiger schon länger nicht mehr. Genau. Allerdings muss diese Ersatzkunststoffpaste da halt mit geringeren Temperaturen erhitzt werden und verklebt und macht Bads. Und ja, es ist wohl so, dass es besser funktioniert oder besser hält, wenn man das nicht ganz so heiß macht. Dann hast du dann das Problem, dass die Leitfähigkeit auch nicht mehr so gegeben ist. Ja. Was gerade im Hochfrequenzbereich dann einfach zu Fehlfunktionen führen kann. Ne? Könnte man da nicht was aus dem Nilpferd erfinden? Genau. Tja, das waren aber schon wirklich verstörende Bilder, die ganzen panischen Käufer mit ihren vollen Einkaufswagen mit Zinn im Konrad. Ja. Okay, das habe ich nicht gesehen. Es wäre nicht nötig, momentan das zu horten, weil noch gibt es beim, weiß nicht, Onlinehändler, Großhändler gibt es noch genug von dem Zeug. Aus dem kaputt. Nee, ist alles noch grün. Okay. Mindestens 9 Supercomputer in Deutschland gehackt. Ja, es sind mehrere an verschiedenen Universitäten und so weiter, so diese sogenannten Supercomputer gehackt worden. Von Russland? Und, nö, das weiß man gar nicht von wem. Die sind da reingekommen über diese Schlüsselgeschichte mit öffentlichen und privaten Schlüssel. Und wenn man wohl zwei Netzwerke bzw. zwei Supercomputer miteinander verbinden möchte, dann benutzt man eben auch schon mal Schlüssel, private Schlüssel, die auf so einem Server da drauf liegen. Und über diese Masche sind sie dann da reingekommen und haben sich auch tatsächlich Root-Rechte geangelt. Nicht bei allen Rechnern, aber denke ich mal bei einigen. Ja, und können da jetzt im Netzwerk rumfuddeln. Die sind dann abgeschaltet worden, die Sachen Bitcoin-Mining sein sollte. Aber das ist nicht richtig. Mit Passwörtern und User-Kennung quasi rausgetragen wurden. Also kann man hier wirklich von einem Hack sprechen. Es ist nicht nur außer Kraft gesetzt worden, sondern sind auch Daten rausgetragen worden. Allerdings bisher nur Benutzerdaten. Und es wurden halt Root-Rechte gemacht, aber inwieweit man da über so einen Remote-Zugriff einen Bitcoin-Miner etablieren kann auf so einem Supercomputer, ich glaube, da reichen einfache Root-Rechte nicht raus. Da muss auch eine spezielle App für schreiben, wenn den Rechner, aber gut. Einfache Root-Rechte, ja. Einfache Root-Rechte, aber halt nur, kannst halt ja nichts physisch verändern, so, das meine ich. So. Naja, ich weiß nicht, was für Betriebssysteme das sind, aber normalerweise werden die da schon was zum Laufen kriegen. Ich weiß nicht, ob das dann die vollen Ressourcen wirklich von dem Ding dann nutzen kann, aber wenn das jetzt irgendwie Unix ist oder so, werden die schon was finden, was da läuft. Außerdem stand hier drin, dass sie das eigentlich meinen, dass es aus China gekommen ist. So, okay, hab ich vergessen. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und in der Schweiz waren sie anscheinend schon im Januar irgendwie mal. Und das wurde nicht berichtet. Aber ich könnte mich irren. Ja, wir waren ein bisschen die Kacke am Dampfen und mit unserer Internetstruktur, das war, glaube ich, nichts zu tun. Infrastruktur, so. Internetinfrastruktur. Bei Karstadt brennt aber der Baum sozusagen, denen geht die Asche auch aus, wie so an so vielen Stellen. Die wollen jetzt 2/3 aller Filialen schließen und auch die Sporthausfilialen zumachen. Es gab ja, vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, auch mal Karstadt Einrichtungshäuser. Die sind ja, glaube ich, alle verschwunden. Ja, und so schmilzt das dann vor sich hin. Also da werden viele Städte, glaube ich, dann doch schwer verarmen. Und ich weiß gar nicht, wer, irgendein Wirtschaftsfuzzi, glaube ich, oder ein Politiker hat die Vermieter gebeten, Karstadt auch mit den Mieten entgegenzukommen und so weiter. Ja, muss man mal schauen, wie das geht, aber die sind fest entschlossen, jetzt 2/3 aller ihrer Läden zuzumachen. Haben die nicht auch irgendwie 100 von 150 von ihren Reisebüros irgendwie geschlossen, irgendwie sowas? Die Zahl von, ja, steht Kraft, ja auch kann drin. Ich, ja. Kann ich mich gar nicht erinnern. Also hier steht drin, dass sie da was kahlschlagen wollen, wie viel genau steht hier nicht. Ja, das noch vorhaben mit den Reisebüros, ja. Das Ding ist aber auch, dass Karstadt ja schon seit, ach, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so, seine Palette immer weiter verkleinert hat. Die hatten ja damals zum Beispiel Sachen wie Computer, Konsolen, CDs, ja. Videos und solche Sachen. Eh schon von Leuten von außerhalb praktisch, die sich Platz im Karstadt gemietet haben und da dann halt auf eigene Rechnung den Kram verkauft haben. Aber jetzt ist es, nachdem diese Leute alle rausgeflogen sind, wir haben ja hier auch bei mir einen Karstadt, ich bin da früher öfter mal gewesen, um genau durch diese Abteilungen zu schleichen, zu gucken, gibt es irgendwie ein Sonderangebot, gibt es irgendwas Interessantes. Seit die diese Sachen weggemacht haben, gehe ich da eigentlich nicht mehr hin. Ja, also, ist einer der wenigen Läden, wo man noch mal ein bisschen was Spezielleres kriegt, irgendwie für den Haushalt auch oder so, aber okay, eigentlich. Ja, gut, aber da war ja auch schon beim letzten Mal die Ansage, oh, Karstadt macht zu, wo kriege ich denn dann meine hässlichen, vergammelten oder aus der Mode geratenen Klamotten her, ne? Das, ja, und das Ding ist ja auch, was die halt sonst anbieten, halt Kleidung kriegt man überall sonst, ja. Und vieles, wenn ich jetzt sage, okay, mir fehlt jetzt was weiß ich, die Knoblauchpresse, gehe ich dann zu Karstadt und hoffe, dass sie mir eine überteuerte verkaufen oder gucke ich schnell ins Netz? Das ist halt die Frage. Mhm. Ja, und wenn, ja, schwer zu sagen, also vor allem, was mit den großen Läden dann passiert. Ne? Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das irgendwie einer mietet oder so. Dann ja, ja, generell einen Karschlag auf den Immobiliensektor geben. Denk mal nicht nur an die Kaufhäuser oder denk mal erstmal an die Kaufhäuser, wie die sich baulich verändern müssen. Ja, vielleicht kann es da gewisse Kompensationseffekte geben, dass du irgendwie einen Klamottenladen hast, der jetzt halt die normale Klamottenladengröße hat und der zieht dann halt in eine leer gewordene Etage vom Karstadt ein. Und genau, das so muss haben dann sie einfach so sein, wegen Abstandsregelung, Hygieneregelung oder sowas. Viele kleine Läden, man weiß ja noch nicht, wie das alles funktioniert und ob das überhaupt funktioniert und wie das mit den Bürogebäuden überhaupt auch aussieht, ob da die Nachfrage herrscht. Ich sehe immer mehr Berichte, wie wunderbar das auch mit dem Homeoffice funktioniert und wie viel Geld man damit sparen könnte, wenn man das mal langfristig etablieren könnte. Das sieht nicht gut aus auf dem gewerblichen Immobiliensektor generell. Und ich habe ja hier das Beispiel, weil es gab bis vor ein paar Jahren hier in Karstadt unten einen Kaufhof. Das ist natürlich dann mit der Fusion passé gewesen. Und da hat man einfach das Gebäude, wie du es eben auch schon angesprochen hast, Price oder Mammon, man hat das Gebäude halt einfach baulich neu unterteilt. Und jetzt ist da ein C&A, glaube ich, drin, ein großer, und halt noch einige kleinere Läden außenrum, wo man einfach von außen Zugänge ins Gebäude geschaffen hat, wo dann halt noch Läden sind. Aber das funktioniert ja auch nur begrenzt. Wenn du jetzt schon eine Mall hast irgendwo in der Stadt und solche Sachen, schwierig. Emsbüren, ich habe nur das Ems gesehen und dachte schon, haben wir eine Drachenlord-Geschichte irgendwie. Viele von diesen Häusern, wollte ich nur ganz kurz sagen, gehören den Kirchen. In den Innenstädten, die großen Häuser, gehören gerne der Kirche. Den Kirchen, der Kirche einen Religionsverein, Verband oder so. Ja, am Dortmund-Ems-Kanal hat ein Schifffahrtskapitän, war so schlau, irgendwie nicht genug Wasser zu laden, um die nötige Tiefe zu erreichen, und hat dann diese Fußgängerbrücke mitgerissen. Eine billige, einfache Fußgängerbrücke, die jetzt aber trotzdem erstmal den Kanal sperrt und somit die Warenanlieferung ins Ruhrgebiet aus der Richtung Holland leicht erschwert und behindert. Also so ein Scheiß, ne? Da müssen die jetzt mal für was zu kiffen woanders gehen. Ja, also deswegen, genau. Da kommt ja auch manchmal Tulpen genau her zum Beispiel. Dieser Teil, der da jetzt fehlt, der liegt jetzt da quasi in dem Wasser. Ne? Ja, genau. Und was das erst mit den Nierschaden macht. Ja, wenn dann kommt ein holländisches Schiff und dann fällt in Wasser die ganze Zeug und dann die Nierpferde drehen komplett durch. Die Kinder werfen in die Nierpferde schon das Kokain rein. Ja, jetzt können sie auch die Taucher nicht reinschicken, weil irgendwie noch wissen sie nicht genau, wie das wegen der Nierpferde! Ja. Nee, weil ihnen dann die Stahl im Kopf fällt oder so. Wegen den Alligatoren, die wegen der Nierpferde da. Ja, angeblich wegen der Einsturzgefahr von dem restlichen Teil der Brücke, der noch steht. Wegen dem restlichen Teil von Dortmund, Alter. Aber irgendwie sieht die Brücke so, wie sie da jetzt steht, sogar relativ stabil aus, oder? Sollte man denken, ja. Die meinten aber, die hätte jetzt Einsturzgefahr. Ich meine, gut, es kann natürlich sein, dass der ganze Zug gleich weggeht. Das Problem ist doch mehr das Zeug, was im Wasser liegt. Ne? Das ist irgendwie, ja, die haben gemeint, dass sie da keine Taucher hinpacken können, wegen der Einsturzgefahr von dem Rest. Also steht in dem Artikel drin. Ich kann genau erklären, was das sein soll. Das ist so eine 5G-Brücke, so eine Luftbrücke. Kann man damit Schwalben hin und her werfen. Ja. Diese Brücke war auch nur ein soziales Konstrukt. Genau. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Also auch für die, dass man manchmal irgendwo nicht hingelangt, wo man hin will. Genau. Also könnte man eigentlich als Kunstobjekt so stehen. Ja, genau. Lassen. Wenn man nicht genug Tiefgang hat, ja, dann kann man nicht mehr über das Wasser gehen. Ja. Ach, in der Mitte ist Corona, die Zeit, in der wir schwimmen. So, sorry, sag doch nochmal. Manche Leute greifen auch einfach zu hoch. Und in manche Diskos kommt man nur mit dem Trecker rein. Ja, auf jeden Fall hat man einen schönen Blick auf den Wald. Ja. Das ist das Einzige, was zählt. Und man kann ungestört durchschwimmen. Das waren die Weltraumaffen, Folge 300. Auf die nächsten 300. Ja. Erstmal bis zu 301. Lasst euch nicht Nilpferden. Nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Geht nicht in den Fluss. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Aber keine lieber, Brücken zerschmettern. Geht lieber in den Wald, also bis zur nächsten Brücke, dann rüber, dann wieder zurück. Ist ein längerer Weg, aber wird schon. Ist der Wald, der Wald ist in euch, okay. So. Der Wald ist es wert. Tschüss, Leute. Bleibt lasst euch nichts ändern und ab in den Wald. Geht in den Wald und atmet mal ein paar ätherische Öle wieder ein. Ja, genau. Die sind gesund. Was? Ethnische Öle oder was? Ethnische Öle, genau. Damit ich divers werde mit einem feministischen Porno oder unbezahlte Kerle. Geht vor dem Haus rasifizieren, ja. Also, genau, ja. Und verrichtet unbezahlte Kerlarbeit, ja. Genau, Rasenpflege, ja. Nieder mit dem Kulturmarxismus. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja. Kulturmarxismus. Zerstören.